geschätzter Kollege Kuttner, zu gefallen. Es macht echt Spaß, du kommst im Auto hier hin und immer eine tolle Musik, für die jungen Leute hier. Und hast du vielleicht eine Erklärung parat, warum du nur so spät gekommen bist? Ich war zu spät, ich war knapp dran. Ja, hat mir nicht so recht gefallen. Ich war schon ein bisschen unruhig, ich dachte, ich muss jetzt deine Sendung hier machen. Echt? Echt? Nee, Johnny. Nee, brauchst keine Angst haben, ich lass dich nicht hängen hier. Ja, da bin ich ganz froh. Ich muss nämlich noch einen Jingle produzieren. Sag mal, kommst du jetzt eigentlich, hier Punkt um 10. Kommst du eigentlich oft zu spät? Bin ich schon mal zu spät? Ach, wer bin ich denn jetzt? Bin ich schon mal zu spät gekommen, werde ich vorsichtshalber mal fragen und überlegen, wer ich eigentlich bin. Warte mal. Also du bist doch zu spät gekommen. Ach so, ja, stimmt. Kommst du eigentlich oft zu spät? Icke? Echt? Nee. Nee, eigentlich nicht. Nee. Nee. Ey, Kuttner, du musst echt irgendwie dein Ausdrucksspektrum langsam ein bisschen erweitern. Mit Icke und echt. Echt? Aber ist schon erstaunlich, dass man damit über 3 Stunden kommen kann. Ja, allerdings. Ja? Ja, an sich. Ich selber habe ja immer Mühe, hier über die 2 Stunden zu kommen, in denen ungleich weniger geredet wird, weil meine Aufgabe natürlich ist, prima Musik zu spielen. Du machst das ja auch eigentlich, ich mache das ja anders, ich fange ja die Sendung dann immer so an. Eigentlich würde jetzt hier der Jingle kommen, aber der kommt jetzt noch nicht, weil, wie immer, der Kollege die Sendezeit überzieht. Irgendwie sowas. Also du dehnst ja auch. Überziehen. Lieber Kollege Kuttner, ich habe doch eher den Eindruck, dass es dir ganz recht kommt, wenn der Soundgarden mal 10, 5 oder 10 Minuten länger dauert. Echt? Wer verrückt? Echt? Aber Johnny, ich hab hier ein schönes Lied für dich mitgebracht. Echt? Nee, mitgebracht. Ich kann ich ja nicht sagen. Ach schön, na, da bin ich ja gespannt. Wieder aus deiner Rumpelkammer? Schön imitiert. Nee, ist ganz aktuell. Aha. Ja. Ja, eine Band, die heißt Stereo Total. Ach, ja. Kenn ich gar nicht. Spiel dir mal vor. Doch, kenn ich doch. Hier, ist schön. Ist für dich. Ich weiß, was kommt, da bin ich gerührt. Guck mal, du bist echt ein feiner Mensch. Du war auch, Johnny. Schizophrenie halber? Wen fragst du jetzt? Das ist eine tolle Platte. Ja, aber irgendwie bist du doch ein ziemlich abgebrühter Typ. Du gehst ja nicht darauf ein, dass ich schwer krank bin. Ach. Ja. Ja doch, das sieht man. Das war neulich nämlich extra im Radio zu hören. Doch, das sieht man schon. Also deine Solariumbräune prangt dir trotzdem noch im Gesicht, aber man sieht schon die Krankheitsfalten unter deinen Augenringen. Lieber Kollege Kuttner, ich weiß ja nicht, ob du als Ostler das immer als Selbstbestätigung brauchst, hier Kollegen ob ihrer Solariumsbräune zu beschimpfen. Das ist völlig überflüssig. Das Solarium ist eine moderne Erfindung der westlichen Kultur, auf die wir Schöneberger sehr, sehr stolz sind. Nun komm, also wenn einer Grund hat, hier zu diskriminieren, dann doch wohl ihr Westler mit eurem sonnengebräunten Anja. Wir haben keinen Grund zu diskriminieren. Das fließt so aus uns raus, die alltägliche Diskrimination. Ach. Darum brauchen ja dann Ostler wie du immer eine Menge Worte, um mit wettzumachen. Sag mal, Max. Ach nee, scheiße, ich bin jetzt wieder eine falsche Person. Kuttner, komm nicht durcheinander. Nee. Echt? Ja, ist ein bisschen karg, mein Vokabular, gebe ich zu. Ach, nee. Muss man einen Hörer reinnehmen. Dann würde ich sagen, hallo, wer bist denn du? Ach, warum rufst denn du hier schon an, wenn das Thema noch ja nicht klar ist? Ha? Die jungen Menschen, Mensch, die sind immer so schnell. Na? Ja, schön. Dass und ihr tschüss. Dass ihr Ostler immer so Berlinern müsst. Komm, du kannst doch Hochdeutsch sprechen. Ich? Ja. Ja. Yes, that is the sound created by Fritz. Dann leg mal noch hier, dann leg jetzt mal raus. Hier im Studio. Dann tschüss, Johnny. Tschüss. Viel Spaß, Kuttner. Ah, danke. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Sag, Mensch, Kinder, und hier klingeln schon wieder die Telefone. Mensch, ich weiß überhaupt nicht, warum ihr schon anruft. Hier ist noch überhaupt kein Thema. So, müssen wir mal kicken jetzt, wer hier schon wieder klingelt, ohne ein Thema zu wissen. Hallo, hier ist Kuttner, wer ist denn da? Hallo? Siehst du, traut sich wieder nicht. Keine Ahnung vom Thema und anrufen. Hallo, hier ist Kuttner, wer ist denn da? Tag. Tag, wer bist denn du? Benjamin. Benjamin. Und warum rufst du schon an, wenn ich noch ja kein Thema gesagt hab? Tja, Langeweile. Langeweile, so. Ja, Benjamin, hättest du denn einen Vorschlag für ein Thema heute, für einen Sprechfunk? Nö. Ja, dann gucken wir mal, wer noch anruft. Vielleicht auch aus Langeweile. Ich weiß ja nicht. Mensch, Junge. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Hier ist, ja, hier ist der Sprechfunk. Warum rufst du nur schon an? Ja, ich fand es ganz interessant, dass ich jetzt schon anrufen kann. Ja, na, ist doch na ja kein Thema gesagt. Naja, kann man ja ein Thema nennen. Na, dann schlag mal was vor. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Vielleicht reisen oder so? Wie? Ach, warst du denn verreist? Nee, ich will vielleicht erst verreisen. Ach, wohin denn? Na, so nach Zypern. Nach Zypern? Ja, nach Zypern? Ja. Wer bist du denn? Ich bin der Andreas. Andreas, nach Zypern, was willst du denn da auf Zypern? Was ist denn da so besonders? Na, fand ich ganz interessant. Erinnert mich so an die ehemalige DDR, die es ja nicht mehr gibt. Ja, deswegen ist er auch ehemalig. Genau. Und wie, wo, und wo, warum ist jetzt Zypern wie die ehemalige DDR? Na, weil es da diese gewisse Grenze gibt, die man nicht überschreiten darf. Aha. Und bist du ein Ossi oder ein Wessi? Ich bin Ossi. Also dann weißt du ja jetzt genau, wie das bei uns so war. hast du denn, also kennst du Leute, die schon mal auf Zypern waren? Nee, kenne ich nicht, aber... Und woher wisst ihr denn, dass das ist wie in der DDR? Weil ich mich da so ein bisschen belesen habe. Ah, lesen ist gut. Kann ich auch. Nee, aber also ich finde es interessant, dass es so ein Land gibt, was wieder geteilt ist, wie ja in der ehemaligen DDR auch war. Ne? Ja. Wo die Leute also von der einen Seite zur anderen Seite nicht können. Naja, auf der einen Seite, ja. Ich kann ja mal Johnny fragen, ob der irgendwie, Johnny, wie war der nicht für euch? Ihr konntet ja nur rüber. Warst du schon mal auf Zypern? Nee. Ich persönlich fahre ganz gerne nach Mallorca und... und tschüss. Ach, du warst auf Mallorca? Ja. Und, wie war das da? Ach, ich meine, wir konnten zwar viel reisen, aber dadurch, dass man einfach als Westler irgendwie viel reisen konnte, hatte man das dann auch gar nicht so nötig. Ja. Und dann ist natürlich auch es... Bei uns, ich weiß nicht, wie das bei euch war, ihr habt ja da habt ihr FDB oder was hattet ihr doch war, wo die verreist sind, weiß ich gar nicht so genau. Also meine Eltern haben mir damals zur Konfirmation eben so ein Neckermann-Abo geschenkt und seitdem bin ich eigentlich jedes Jahr in Mallorca. Und auf Zypern warst du noch nicht? Auf Zypern war ich noch nicht, also weit reicht das Abo und nicht. Und würdest du da mal gerne hinwollen? Im Grunde würde ich auch gerne mal nach Zypern wollen. Aber ich meine, ihr Ostler denkt immer, dass Reisen konnten sie, die Westler. Aber das Geld dazu gehört, das habt ihr, glaube ich, nicht so gelernt. Ja, das war ja nur bei uns so. Wir hatten ja auch nur die Ostmedien. Also wir wussten ja nichts. Und wir haben halt immer gedacht, Reisen ist hier praktisch so im Lohn mit drin. Mann, Kuttner, du bist aber auch blöd geworden. Ich dachte, dass du schon immer ein bisschen Westen geguckt hättest. Nee. Nee? Nee, Hörer, bist du noch dran? Ich hab deinen Namen vergessen. Bin noch dran. Ey, Hörer, hier wird aber nicht gelacht. Aber ich hab den Eindruck, dass der Johnny, also er der Kuttner ist, ne? Nee, das war der, ist erkältet. Ich bin erkältet. Du bist dadurch habe ich so eine komische Stimme, aber Kuttner selbst. Mir jetzt gut. Kuttner ist, der ist im Stimmbruch jetzt langsam. Wird doch Zeit bei ihm. Dadurch klingt er auch ein bisschen anders. Ach so, ne? Und du bist aber auch im Stimmbruch, oder? Nö. Bist du sicher? Ja. Da muss es an der Leitung liegen. Das kann sein. Also von Berlin nach Potsdam ist auch ganz schön weit. Ne? Gut, ne? Ja. Telefonierst du eigentlich mit jedem, sag mal, so lange? Nee, so lange telefoniere also, ich immer nur mit denen, die ein gutes Thema finden. Wenn das hier noch ein Soundgarten wäre, ich hätte ihn schon längst rausgeschmissen. Wenn das ein Sprechfunk wäre, hättest du ihn schon längst rausgeschmissen. Hörer, dessen Name ich sträflicherweise vergessen habe, weil ich nicht so Sprechfunk... Ah, nee. Ich habe leider deinen Namen vergessen, aber ich schmeiß dich jetzt mal raus, weil wir haben ja noch ja kein Thema. Okay. Ja. Aber Reisen können wir uns ja mal merken, obwohl das hätte Kuttner nie so gesagt. Warte mal, ich muss jetzt noch irgendwas Fieses sagen. Ja, na schön, dann reiß mal schön oder irgendwie sowas. Gibt Reis, Baby. gibt Reisen, Baby. Okay, tschüss. Tschüss. Zypern. Zypern ist nicht unser Thema heute, sondern unser Thema ist heute... Ach nee, ich spiele erstmal noch eine Musik und dann verrate ich das. sie am Frühstückstisch, während er wie gewohnt die Zeitung liest. Wie jedes Mal sagt sie, leg sie endlich weg und kümmere dich mehr um mich. Er denkt, sie begreift mich nie. Sie denkt, was ist mit ihm los? Sie würden sich so gern verstehen, denn sie lieben sich beide so. Er redet ständig von Freiheit, sie träumt vom Glück zu zweit. Er will sie nicht belasten, sie will seine Sorgen teilen und sie reden an sich vorbei. So geht es für viele Jahre, bis ans Ende ihrer Tage. Sie leben zu zweit in Einsamkeit und vermissen sich dabei. Mit ihm verbringen will, so wie es früher angeblich war, fürchtet er um seinen Stammtischtag und vertröstet sie auf nächstes Mal. Weil er so schöne Luftschlösser bauen kann, zieht sie jedes Mal dort ein und glaubt daran. Und wenn er alle diese Pläne dann wieder umstürzt, steht sie mit leeren Händen da. Test für viele Jahre, bis ans Ende ihrer Tage. Sie leben zu zweit in Einsamkeit und vergessen sich dabei. So geht es für viele Jahre, bis ans Ende ihrer Tage. Wir beide können nicht untereinander sein. Jetzt treiben wir das hier noch voll auf die Spitze. Der andere, mein Widerpart, hat inzwischen, ich weiß jetzt, wer weiß, wer das eigentlich ist, der hat inzwischen das Studio verlassen. Jetzt bin nur noch ich hier, selber voll verwirrt, auch nicht genau wissend, wer ich wohl bin, wer ich sein könnte, wessen Zeug ich in mir habe, aus welchem Holz das Wem mir hörte, ich von einem Unbekannten, der mir immer unbekannt bleiben werden muss, geschnitzt wurde. Bist du denn zum Beispiel, wer du bist? Ja, Kuttner. Ja, das ist die Frage. Das ist die Frage. Wer bist denn du? Ich bin der Stefan. Stefan, jetzt hast du... Stefan, da gibt es ja jede Menge, oder? Ja. Wie Sand am Meer? Nicht in diesem Zimmer. Wie Stefans im Dom? Nicht in dem Zimmer. Nee, aber jetzt versuch mal in 3 Sätzen dich so zu beschreiben, dass du sofort wieder zu erkennen bist. Richtig deine totalen Eigenarten herausstellen, dass man dich jetzt nicht verwechseln könnte. Kuttner, für dich wieder zu erkennen? Nehmen wir mal an, du bist jetzt ein herrenloser Hund im Tierheim. Ja? Ja, dann und wolltest jetzt aber unbedingt rausgeholt werden. Und jetzt müsstest du in 3 Sätzen eine Beschreibung, also ohne dass du ein Hund bist, in 3 Sätzen eine Beschreibung von dir selbst geben, die deinem zukünftigen Frauchen die Möglichkeit gäbe, dich unter 150 anderen Stephanshunden wiederzuerkennen. Ja, ist denn da die Partnervermittlung? Hier ist nicht die Partnervermittlung. Wir sind auf einer Suche nach einem Frauchen, nach einer Mutti für dich. Mein Lieber. Ist ja klasse. Ja, das ist eine Klasse, das ist selbstverständlich. Du rufst ja nicht umsonst hier an. Ja, stimmt. Ja, das ist nämlich diese Sendung hier. Das muss reichen als kurze akustische Erinnerung. Rat mal, welche Sendung das ist. Na? Schade, keine CD gewonnen. Sprechfunk. Doch, eine CD gewonnen. Super. Stark. Super. Also, Stefan, ich fange einfach mal 3 an. Sätze, du musst dich jetzt beschreiben. 3 Sätze. Ja. Ein Schachtelsatz und dann 2 kurze. Okay. Oder umgekehrt. Also ich bin ungefähr 1,20 Meter groß. Ach, das hilft ja überhaupt nicht weiter. Größe, jetzt fängst du an mit Augenfarbe, Wuschelkopf und so. Nee, du sollst dich als Mensch beschreiben. Ah. Ja, nicht als so ein Klumpen Fleisch, der durch die Gegend watschelt. Ah. Als Mensch, das eigentliche, deine Seele muss zu erkennen sein. Ah, klar. Hat deine Gedanken bewegt und beflügelt. Ja, ich bin eigentlich ständig auf der Suche. Und... Mei. Ziemlich pflegeleicht. Da möchte man ja nicht Frauchen werden müssen. Und sag mal, ich bin einer der größten Fans von mir. Reicht das? Nee, ey, du bist echt total verwechselbar. Du bist ein Bestandteil einer unüberschaubaren, ununterscheidbaren Masse. Stefan, du könntest auch Thomas heißen. Oder Rolf oder Frank oder Gerd oder Bernd. Das ist ja pattig. Ich meine, ist gruselig, oder? Ist das nicht ein Gedanke, der dich erschreckt? Ist das nicht ein Gedanke, der dich erschreckt? Dass du dich überhaupt... Ich würde hinzufügen, ich bin seit kurzem auch von mir selber erschrocken. Stefan, ja, das außerdem. Und dabei bist du doch sicher jemand, der anders sein will. Anders als all die anderen. Stimmt's? Das ist eine Unterstellung. Nee, Stefan, so ist es. Ich höre das in deinem Tonfall. Und ich muss dir hier an der Stelle attestieren, Stefan, ja? Du bist überhaupt gar nicht anders. Du bist total völlig gleich. Mir zum Beispiel auch. Aha. Ist fies, wahr? Ich meine, das ist ein bisschen herzlos. Das erwartet man nicht in so einem Seelenradio, wie du das hier vorzufinden erhofft hast. Ich finde es gut, dass du deine Sendung anfängst, indem du mich quasi gleich... Aber du bist... Du bist an sich gleich, du bist für mich gleich und du bist an und für uns alle gleich. Bis gleich. Gut, bis gleich, Gunnar. Mal sehen, ob sich hier jemand wiedererkennbar definieren kann. Wer bist denn du? Lass deinen Namen weg, ist völlig uninteressant. Namen sind Schall und Rauch. Hallo, Gunnar. Offensichtlich eine männliche Stimme. Ja. Du hast jetzt die Gelegenheit, dich in 3 Sätzen unterscheidbar zu beschreiben. Verfressen. Klein und aber nicht dick, also. Mein Lieber. Du bist doch auch wie alle anderen. Ist dir das nicht aufgefallen? Naja, verfressen. Geh mal vor den Spiegel. Guck mal rein. Bist du sicher, dass du das bist? Dass es nicht dein Nachbar ist? Dein Schulkamerad, dein Lehrer? Nein, glaube ich nicht. Der widerliche Typ vom Haus gegenüber? Nee. Meiner. Naja, ich weiß nicht. Also. Oh, das wird eine triste Sendung heute. Wie alle anderen, ja? Also. Ja. Interessant. Das ist fies, oder? Ja, finde ich schon. Also, es gibt aber die Realität ist manchmal so hart, die hat richtig lange Arme, um einen zu backpfeifen, die Realität, die fiese. Tschüss. Tschüss. Gerade klein und verfressen ist, rennen sie doch hier rum. Gehen sie doch vom Studio auf und ab, so eine Typen. Wer bist denn du? Hallo? Naja, hoch erledigt. Hallo, wer bist denn du? Ja, Tag, wer bist denn du? Ich bin entweder Johnny oder Kuttner oder Gott. Ist da der Blue Moon, wa? Mein Lieber, sprich mich nicht mit Blue Moon an. Und raus ist er. Tag, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Ja, wer bist du denn? Bist du schüchtern? Wirst du durch Typen, die im Radio so rumbrüllen, total eingeschüchtert und traust dich dann gar nichts mehr zu sagen? Soll ich den Tonfall ändern? Soll ich versuchen, dich ganz zärtlich anzusprechen? Ja? Kurzes Gespräch. Die Telekom wird's ärgern. Hallo? Ja, hier ist der Wolfgang. Wolfgang, Namen sind doch ein Dreck wert. Oder hilft dir das? Zumal viele Leute meinen, mein Name wäre echt scheiße. Aber ich komme eigentlich ganz gut damit klar. Ich gehöre zu ganz vielen Leuten, Wolfgang. Ach so. Ja, könntest du dich denn in 3 Sätzen beschreiben? Ja, ich könnte es ja aber, mal... Aber so, dass du wiederzuerkennen bist? Menja Savut Oleg? Ey, Wolfgang, bleib mal einen Moment drinne. Hör mal, ich habe ja eine ganz schicke Musik, hör mal. Ja, ich horch mal. Hast du gehört? Muttis Stimme, hä? Ganz bestimmt nicht. Was heißt denn ganz bestimmt nicht? Ach naja, das war vielleicht von anderen Wolfgang die Mutti oder so, aber nicht von mir. Ey, euch Wolfgänge kann doch keiner auseinanderhalten. So, Englisch. Nicht du. Kaum, dass du in der Leitung bist, fangen englische Muttis an rumzubrüllen. Jetzt hier kurz eine Beschreibung von dir, die dich unterscheidbar macht. Ich meine, das wird dir nicht gelingen. Es wird mir nicht gelingen. Ich werde heute wieder versuchen, den widersätzlichen Charakter und die, widersprechende Attitüde der Anrufer zu brechen? Ja, naja, ich werde es einfach mal probieren. Versuch also, mal. Du kannst dir Zeit lassen, ich werde dich ganz langsam ausblenden. Ach nö, das finde ich gar nicht gut von dir. Gib mir die letzte Chance. Menja Savut Oleg, ja, Reinkarnatio, moi Adjet. Und Jürgen ist auch kein... Wolfgang Press heißt die Band. Das passt doch, oder? Danach gibt's den halbautomatischen Anrufbeantworter von der letzten Sendung. dass Sie so spät noch das Radio eingeschaltet haben, werden Sie nicht bereuen. Es ist im ORB und Radio Fritz nach jahrelanger Vorarbeit, im Fachjargon Recherche genannt, gelungen, einen Krimi der Spitzenklasse zu präsentieren. Die Darsteller sind allesamt Newcomer, doch sie bestehen ihre Feuertaufe mit Bravour. Die herzzerreißend gute Kritik haben sie bestimmt schon in den letzten Wochen der Presse entnommen. Um die Spannung nun ihrerseits nicht in unmenschliche Höhe zu treiben, wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei dem Krimi des Jahres mit wunderbarem sozialen Background und dem etwas obskuren, ja, vielleicht sogar mystischen Titel »Weil deine Seele brennt Telefon«. Weil deine Seele brennt Telefon. Erster Teil. Hier spricht Göster, der Gewinner beim Kater 96. Mir und meiner Schwester wurden von dir, Kuttner und Traktor Wilson, Fritz-Wollmützen, T-Shirts und Kotzbecher versprochen. Heute haben wir aber schon den 23.01. und seit 3 Wochen sind mit nacktem Oberkörper und Eiskopf vorm Briefkasten und kotzt vor Wut den Hausflur dicht. Es ist wirklich nicht die feine englische Art, Versprechen zu brechen. Ich hoffe für euch, das Gewissen einer ganzen Nation, dass in der nächsten Woche bei Sendetermin die Sachen endlich da sind. Also gut, los. Ja, also ich versuche gerade mein neues Telefon und ich komme nicht durch beim Kuttner und ja, ich wollte nur mal sehen, ob es schon funktioniert. Was willst du hören? Ja, ich habe heute ein ganz tolles Glücksgefühl. Bin heute Vater geworden. Hat einen Namen, ja, heißt Anna. Liegt in der Charité und wiegt 2900 Gramm. Dann sage ich noch, alle Leute, die zweifeln und es vielleicht nicht machen wollen, es lohnt sich und die Welt geht doch weiter. Man muss Kinder machen. Hallo, guten Tag, ich gebe dir mal meine Freundin. Sie liebt dich nämlich und mich nicht mehr. Ja, ich liebe dich, guten Tag. Ja, ich bin es nochmal. Ich wollte sagen, meine Freundin liebt dich, ich liebe dich. Also, hallo Christine, hier ist auch ein Werwolf und ich beiße gerne. Bin ordentlich, habe keinen VW-Bus, aber ich gehe gerne nachts aufs Party. 42 12 579. Ja, hi, ich wollte irgendwas mitteilen. Ich finde, das Beißen ist irgendwie viel zu viel. Ich bin Yvonne, guten Tag. Ich finde, irgendwelche anderen Aspekte müssen betont werden. Zum Beispiel kratzen oder pieken oder jucken, aber nicht immer beißen. Parula, papola, papapanonakula, ponomibishu, okakumananasa. Tschüss. Wer etwas mit dem Munde raubt und dabei in die Nase schnaubt, wer kurz gesagt was Kleines raubt und denkt, es ist erlaubt, denkt falsch. Denn auch kleine Sachen haben Wert und werden nicht verschmäht. Wer es dennoch nicht lassen kann, soll ersticken dran. Hallo Kuttner, vor circa einem halben Jahr wolltest du mal eine großartige Platte verlosen. Das war, glaube ich, eine DDR-Platte mit lauter Nationalhymnen drauf. Das hast du aber dann nicht gemacht, weil du, glaube ich, in den Urlaub gefahren bist für lange Zeit. Und um die hätte ich mich aber sehr gerne beworben. Willst du die jetzt doch behalten oder bestehen vielleicht noch Chancen, sie zu gewinnen? Ja, ich meine, ich wollte mich nur mal melden und fragen, ob das vielleicht nicht zu düster ist. Zwar von Cioran. Kennen Sie den? Ja, ist klasse, die Sendung. Einfach super. Ja, hallo. Schön, dass ich durchgekommen bin. Ich habe mal eine Frage. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Schalten Sie wieder ein, denn es heißt, weil deine Seele brennt Telefon. Uhr. Kurzinfo. Regierungsprogramm mit Veränderungen beim Steuerrecht und Kürzungen bei der Arbeitslosenhilfe will die Bonner Koalition die Zahl der Arbeitslosen senken. Während Gewerkschaften und Oppositionsparteien die Pläne als unzureichend kritisierten, begrüßten die Arbeitgeberverbände das Programm. Muskelspiele. Griechenland und die Türkei streiten sich um eine unbewohnte Insel in der Ägäis. Beide Staaten ließen Kriegsschiffe auffahren und erhoben Anspruch auf das Eiland. Die NATO-Partner streiten sich seit Jahren um Hoheitsrechte in der Ägäis. Unterdrückung. In Nigeria hat die regierende Militärjunta einen Oppositionsführer festgenommen und verschleppt. Der Politiker hatte Nigerias Staatschef vor dem obersten Gericht des Landes angeklagt. Hilfsflüge. Das Rote Kreuz will eine Luftbrücke in die afghanische Hauptstadt Kabul einrichten. Die Lage dort sei ein Horrorszenario, so die Hilfsorganisation. Es gebe kein Wasser und keinen Strom, ein Viertel der Bevölkerung habe nicht genug zum Essen. Übertragungsrechte. Die Europäische Rundfunkunion hat sich die Rechte für die Olympischen Spiele der Jahre 2000 bis 2008 gesichert. Für Deutschland werden ARD und ZDF die Berichterstattung leisten. Die Rechte für ganz Europa kosteten 1,4 Milliarden US-Dollar. Sport. Eishockey. In der deutschen Eishockeyliga spielten Landshut gegen Preußen Berlin 1:4. Wetter. Temperaturen der Nacht zwischen minus 3 und minus 6 Grad, leichter Schneefall möglich, tagsüber bewölkt, Temperaturen zwischen minus 3 und 0 Grad. Verkehr. Brandenburg A2 in Richtung Hannover zwischen dem Dreieck Werder und Wollin mehrere Baustellen. Es steht zum Teil nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Stadtverkehr Potsdam zwischen der Großbärenstraße und der Nude-Schnellstraße ist die Fahrbahn in Richtung Heinrich-Mann-Allee wegen Straßenschäden gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Berlin-Treptow in der Schnellerstraße Richtung Adlershof ist in Höhe der Brückenstraße die linke Spur nicht befahrbar. Grund ist ein Wasserrohrbruch. Gegenwärtig staut sich der Verkehr bis zur Treskow-Allee in Lichtenberg und bis zur Baumschulenstraße in Treptow. Eine Information zum Regionalbahnverkehr der Linie 15 zwischen Trebin und Luckenwalde: besteht Schienenersatzverkehr bis 21.30 Uhr, also jetzt nicht mehr, alles frei. Und S-Bahn heute Nacht seit 22 Uhr und noch bis 1 Uhr. Alle 15 Minuten Pendelverkehr zwischen Zoologischer Garten und Friedrichstraße auf dem Lehrter Stadtbahnhof muss umgestiegen werden. Klimagipfel aktuell. Der Gipfel nicht, Kuttner beißt. Sag mal, Heiner, wer hat denn eigentlich diese Woche Abwaschdienst? Oh, du, ich glaub Cordula. Und wer hat dann eigentlich Einkaufsdienst? Eigentlich glaube ich Cordula. Und wer hat Müllrunterbringdienst? Na, wenn ich so nachdenke, Cordula. Und sag mal, was hast denn du da auf dem Kopf? Na, nichts. Das muss nicht sein. Die Fritz-Wollmütze. Eines Tages kommt der Tag, an dem es soweit ist, dass einer kommt, der sagt, das ist der Tag, an dem man sie brauchen tut. Fritz, nur echt mit der Wollmütze. Wollmütze. Sound. So, sagt mal, Kinder, bin ich überhaupt zu hören? Ja, ich denke schon. Andererseits, sag mal, ich stehe hier, rede rum, bin nicht sicher, ob ich mich höre. Hör mich natürlich. Wollte euch nur mal hinters Licht führen. Ich weiß ja nicht, ob euch das interessiert, ob ich mich höre. Interessiert das jemand? Mal sehen. Hallo? Hallo? Hallo? Interessiert dich das zum Beispiel, ob ich mich selber höre? Hallo? Ach ja. Gott, oh Gott. Was, wer hat eigentlich Alzheimer erfunden, wollte ich da gerade fragen. Ja, das nimmt Bezug auf die letzte Sendung. Sehr schön. Hallo, wer bist denn du? Ja? Ja. Ja? Wir haben lange nicht mehr miteinander gesprochen. Heinz? Nee, ich bin nicht Heinz. Ah nee, du bist, Andreas, wa? Ich weiß den Namen immer. Ja, wir haben wirklich sehr lange... Namen sind Schall und Rauch. Wir haben sehr ich wollte dich jetzt bloß fragen, also eine Zwischenfrage, weil hier ist noch viel Programm von mir zu erledigen. Interessiert dich, ob ich mich höre? Na sicher. Super, ich danke dir für die Antwort. Tschüss erstmal. Jetzt muss nämlich noch völlig verpennt, habe ich's, der Zusammenschnitt der letzten Sendung von DD kommen. Hinten ran ein Grußband, das mich in einer Tüte mit Pistazien erreicht hat. Ein Song von Rosenstolz. Jetzt also erstmal DD und dann Rosenstolz und dann fangen wir gleich an. Tag, liebe Hörerschaft, ich befinde mich hier im Aufenthaltsraum Hallo. Des ORB Hallo. Seniorenwohnheims. Hier werden all die Berufsjugendlichen des Fritz Jugendradios betreut, wenn sie nicht gerade auf Sendung sind. Abend. Klingt wie Jürgen. Ist da jemand? Tag. Gutna, hier bin ich. Ach Gott. Ah gut, dass du kommst, das ist so langweilig. Ja, wie wär's mit Selbstmord? Ja, aber einen richtig zünftigen. Einen zünftigen, aber unzüchtigen. Ja, zum Beispiel eine Überdosis Pistazien. Jetzt setz dich erstmal in Ruhe hin, nimm dir ein Rätselheft. Was trinkst du da eigentlich die ganze Zeit? Red Bull. Ja, ehrlich? Ehrlich? Ja. Du legst dir ein Tommy Worschestet benehmen. Sagen wir mal, die gesellschaftliche Konvention sprengend. Mhm. Andererseits gibt's ja hier nur Muckefuck. Und Tee? Ja, doch auch, stimmt. Aber nur Kräuter, ja? Was magst du denn Calvin so? Calvin Klein Tee. Gibt's nicht. Oder Egoist. Kenn ich nicht. Oder wenigstens den Newton 47 11. Blasen- und Nierentee gibt's. Oh, Gift. Machen wir uns erstmal gemütlich. Zack, die Neonbirne wird angeknallt. Genau, und mal. Dann. Ja, willst du noch den Fernseher einschalten? Da trinke ich dann doch lieber einen Mangotee aus meinem Blechnäpfchen. Ist das langweilig hier? Ja. Ist das langweilig? Oh Mann. Morgen haben nicht mal die Ärzte auf. Ist nicht für ein Scheißtag. Ja, ich muss dringend diese Urinprobe abgeben und ich weiß nicht, ich schlepp schon seit einer Woche. Wo ist denn dieses Fläschchen? Red Bull, richtig. Nee, dein Red Bull steht hier. Guck mal, krieg die Kurve. Hier hören junge Menschen zu. Was sollen die jetzt denken? Brettchenmesser, Brie. Lettchenfresserli. Ja, essen machen. Ein toller Gedanke, Oliver, den du da hattest. Ja, super, ne? Könntest du übrigens den Qualm dann die Eze woanders lang boosten, das nervt. Quatsch. Doch, wirklich stinkt. Quatsch. Jetzt steckt da mir die Zunge raus. Was soll denn das Nur so halt mal ein bisschen quatschen. Ja, oder Witze erzählen. Warum zum Beispiel laufen Blondinen beim Duschen immer hin und her? Weil auf dem Shampoo draufsteht Wash and Go. Habe ich neulich beim Radiofritzen gehört. Toll war. Mann, Gespräche sind das heute Hut ab. Na, morgen könnten wir ja mal wieder so... In der Mittagspause mal gegenseitig das Stöckchen wegschlagen. Der größte Spaß im Heim. Na, aber. Mit einer Gewalt. Ja, schönen Abend. Mensch, du hattest aber eben ein Knarzen in deiner Stimme. Nee. Gefällt dir nicht? Ich hab nur den Fernseher ausgemacht mit dieser ostfriesischen Fernbedienung. Ey, du bist echt ein cooler. Ja, einfach ausschmeißen. Beißen? Ey, du bist halt, ich will ja irgendwie einfach nur, als du bist aus dem Potenzprolet hier meine Beißfähigkeit über den Sender unter Beweis stellen. Jetzt mal lieber keine Pistazien mehr. Jetzt gleitet es aber voll ab. Ist das langweilig. Weißt du, was noch prima gemein ist und Spaß macht? Na? Wir schubsen Trevor Wilson die Treppe runter. Schön. Und sagen, Opa, was rennst denn so? Wir reden kaum eine Minute miteinander, das heißt, wir reden nicht mal miteinander. Nicht? Ja, du offenbarst nur die finsteren Seiten deines Charakters und schon bin ich verstimmt und die Sendung ist im Arsch. Sag mal, ist dein Hörgerät kaputt? Hä? Dein Hörgerät. Okay. Was? Tschüssi. Ciao-i. Saudi? Ciao-i. Welcher Ciao-i. Saudi? Was? Tschüssikowski. Tschaikowski? Bei Beichen. Bei wemchen? Tschüss mit Ö, tschö mit Ö. Und P. Und tschüss. So süß. Tschüssi. Süßi. Tschüss erstmal. Hä? Tschö. Tschüss. Und tschüss. Ach, tschüss. Ja. Gute Nacht. Scheiße. Gedächtnis für die Sterben, wein ich bitte Salz. Mein schönes Kind, weil wir eben doch noch nicht beide leblos sind. Wenn der volle Mond vergeht, bin ich den Tränen nah. Warte auf die nächste Nacht und fühl mich sonderbar. So viel Blut in meinem Leib ertrag ich nicht mehr, bin dir ganz und gar verfallen und setz mich nicht so weg. Das ist jetzt erstens. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Genau, Sprechfunk ist es erstens. Zweitens, heute eine ausgesprochen aggressive Sendung. Der liebe Onkel im Radio hat schlechte Laune. Und wenn er schlechte Laune hat, dann wird er mal böse und ganz fies zu sein. Anrufern und Mithörern. Und drittens ist Jugendradio. Die Jugend ist jung, aber doof. Und das werden wir jetzt gleich mal beweisen. Tach, wer bist denn du? Die Jugend ist jung, doof und stumm. Hallo? Haben wir schon, erster Beweis ist getätigt. Der zweite Beweis. Hallo? Hallo. Hey. Hallo. Die Jugend ist jung, doof und maulfaul. Hallo. Und einsilbig. Hallo, jung, doof, maulfaul, einsilbig. Ja, nicht wie jetzt. Warum habe ich die Musik eben gespielt? Welchen Sinn machte die? Du bist jetzt hier voll im Anti-Alzheimer-Training, mein Lieber. Jetzt weiß er nicht, was Andi ist, weiß nicht, was Alzheimer ist und was Training ist, weiß er auch nicht, oder? Hä? Fremdwörterbuch? Ja? Weiß ich schon. Was ist ein Anti? Gegen. Alzheimer? Eine Krankheit, wo man alles vergisst. Training? Naja, etwas, wo man etwas trainiert, was lernt halt. So ungefähr. Übt? Ja, genau. Welche Bedeutung könnte denn das Wort Anti-Alzheimer-Training haben? Gegen Alzheimer trainieren. Das heißt also üben, Sachen sich zu merken. Richtig. Warum habe ich die Musik in mir gespielt? Das weiß ich leider nicht. Jung, aber doof. Würdest du dem zustimmen? Nicht unbedingt, nicht immer. Du willst mir nicht sagen, dass du alt bist. Nee. Na, siehst du. Mike, mal gleich weiter. Hallo? Ja, hallo? Hier ist Daniel aus Berlin. Musik in mir spielt? Ja, ich weiß es. Und zwar, das Lied nahm Bezug zu deiner letzten Sendung, als es um das Thema Beißen ging am Anfang. Super, du bist doch schon älter, oder? Naja, wie man es nimmt, ich bin 20 Jahre. Ja, das ist schon fast älter. Da gehöre ich schon zum alten Schlag dazu, denke ich. Ja, du bist aber vom Kopf her bist du schon richtig toll in Form. Ja, ja. Wie ganz wenige Leute im Radio und noch viel weniger vorm Radio. Genau, das hast du recht, ja. Sind echt? Da stimmst du mir einfach so zu? Ich bin ja, da muss ich dir leider zustimmen. Ist halt ach so. Gott, die meiste Zustimmung erntet man ja, wenn man fies ist. Ja, das ist auch ein gesunder Sarkasmus, gehört immer dazu. Ja, ich würde jetzt, noch was, Jane, was Fieses über Johnny sagen, zum Beispiel, der jetzt bestimmt im Auto sitzt und zuhört. Willst du nicht mal was Fieses über Johnny sagen? Johnny, also, ich denke, über den gibt's eigentlich nichts mehr zu sagen. Den übersieht man und den nimmt man nicht wahr und weiß ich nicht. Wer ist es? Komm, mach meinen Kumpel Johnny nicht an. Oh komm, du hast ja damit angefangen. Ja, du siehst, wie wetterwendisch ich hier bin. Nicht nur böse, sondern auch wetterwendisch. Du stichst jetzt ja wohl in jeder Sendung auf Johnny rum. Also ist okay so. Stimmt doch ja nicht. Ja, manchmal. So. Nur weil er jetzt mit einer penetranten Westler-Mallorca-Bräune rumläuft, ja, das ist hab ich seh mich da überhaupt nicht, veranlasst, auf ihn rumzustecheln und stechen und ihn ob seiner penetranten Westler-Mallorca-Bräune zu hänseln. Würde mir doch nicht im Traum einfallen, ihn vorzuführen allein, ja, mit seiner penetranten Westler-Mallorca-Bräune, die so abstoßend und widerlich ist, wie sonst nur Aktentaschenakne, wer die den entsprechenden Song, das entsprechende Stück von Helge Schneider kennt. Kennst du das? Nee, aber das kannst du spielen. Super, habe ich leider nicht bei. Jedenfalls beschreibt er da auch aufs genaueste die Qualen der Pubertät, also genau die Qualen junger Menschen. Das heißt zum Glück nicht hinter mir, also das habe ich übersprungen, einfach die Zeit. Du und zählt alle Akne-Arten auf. Akne Stracciatella, Akne Fungi, Akne Quadrostationi und eben die Aktentaschenakne. Oh, das klingt toll, ja. Ja, aus dem Alter ist Johnny jetzt raus, aber auch nur dank Sonnenbrand und fieser, westlich penetranter Mallorca-Bräune. Ich glaube, wir müssen ihn irgendwie nach Sachsen internieren oder so. Ich glaube, da gehören so eine Leute hin. Nee, der hat nämlich einen S-Fehler. Der macht aus Johnny Boy immer Sonny Boy. Oh ja. Oh. Sag mal, Kuttner, kannst du mir einen Gefallen tun? Nee, ich bin jetzt ein bisschen langsam. Ich delektiere mich jetzt gerade an dem Gedanken, dass mein hochverehrter, braungebrannter Kollege Johnny jetzt wahrscheinlich in sein Lenkrad beißt. Also, wollen wir hoffen, dass eine Kurve kommt? Ja, und so. Gegenverkehr. Ja, Johnny, hörst du mich? Johnny, du kannst dich nicht wehren. Ich bin jetzt hier der König im Radio. Ich mach dich fertig, ich führe dich vor, dass keiner auch nur noch 5 Minuten Sendung von dir nehmen will, dass sich alle abwenden, wenn das Radio an ist und deine Sendung läuft. Oh, wie der jetzt wütend sein muss. Ich kenne das ja. Der Schweiß steht jetzt bestimmt auf seiner unverschämt hohen Stirn, die einfach daher rührt, dass wegen der vielen Sonne kaum noch die Haare ausreichen, um seinen Kopf angemessen zu schützen und zu bedecken und ihn halbwegs normal aussehen zu lassen. Oh Mann, habe ich schlechte Laune, dass ich jetzt auf so ein unschuldiges Opfer, auf so ein Radiolamm wie meinen Kollegen Johnny Häusler, der sich jetzt auch nicht wehren kann, der einfach nur... Der kleine Einsiedler. Ja, nee, einfach nur fies, zufrieden und braun in seinem Auto sitzt und über die Autobahn dahin rast und jetzt wahrscheinlich wie ein Bescheuerter auf seinem kleinen Radio rumschlägt, was ihn morgen ärgern wird, weil es dann kaputt ist und er sich ein neues kaufen muss. Ach, Johnny, Johnny, wenn du jetzt hier wärst, ich würde dir das auch alles ins Gesicht sagen, in dein Braun gebranntet. Aber leider bist du nicht hier und so sehe ich mich gezwungen, das macht mir keinen Spaß, aber der Ehrlichkeit muss Gerechtigkeit widerfahren. Sehe ich mich jetzt hier gezwungen, dir einfach mal ein paar Sachen zu sagen, die dir einfach mal gesagt werden müssen. Johnny, hör zu. So, ja. Ich jetzt hier völlig abdrehe. Ja. Zu einem Gefallen vielleicht zurückzukommen. Ich soll dir einen Gefallen tun? Ja, na vielleicht mal was von Laibach spielen. Von Laibach? Ja, das wäre ganz toll. Ah, hat jetzt aber ja nichts dabei. Wie findest du das eigentlich, wenn so unter Gesprächen ein bisschen Musik läuft? Ist das geil? Ja, ist ganz angenehm. Also ja? Ja. Ich habe ja irgendwie so eine schicke Platte. Ich dachte, ich denke, die werde ich eigentlich mal laufen lassen. Die ist zwar eigentlich, sind das... Ach, ist ja ein tolles Saxophon. What do you want? What do you want? Sprechfunk. Rap, Ah, nee, Crab Louie wollen sie. Tolle Saxophon, wa? Ansonsten sind die eigentlich ohne Gesang, die Nummern her. Ich denke, wir werden das mal so ein bisschen im Hintergrund machen. Ja, ja, ja. Dann müssen die Leute, die jetzt zu Hause Radio hören und die Gemütlichkeit haben, sich nicht noch extra Musik anmachen. Macht man ja oft, dass man so vor Musik redet, oder? Ja. Zu Hause, ja. Du auch? Natürlich, am liebsten. Da hat man so den leichten Unterton, den Swing und kann so... Ja, dass man, wenn, ich glaube, man ruft sich in so eine Sendung dann, ja, einfach genau, besser man ein. Man ruft sich so ins Gespräch rein. Ja. Ich merke schon, wie ich irgendwie total cooler werde. Ja, ja. Und richtig irgendwie Crab Louie-mäßig drauf komme. Ich habe jetzt nicht so eine ganz so eine präzise Vorstellung, wie Crab Louie-mäßig aussieht, aber ungefähr so. Oder so muss ich das anhören. Irgendwie so eine Whitmaner-Stimme. Hörst du das? Mein Whitman. Nee, ich hör's nicht. Mein Whitmaner-Stimme, hörst du nicht? Sag mal! Ich verspüre ein leichtes Schwanken. Schwanken? Schwanken, aber noch kein... Willst du den Eindruck, dem Hörer den Eindruck vermitteln, dass ich hier vielleicht betrunken bin? Nein, nein, es reicht aber noch nicht zum Wippen. Ey. Oh, jetzt bist du böse, oder was? Na, Logo. So. Jo. Was machen wir jetzt hier mit dem angebrochenen Arm? Wollen wir irgendwo hingehen? Wir führen einfach mit anderen Hörern weiter. Ach nee, ja, richtig. Ja? Ja, jetzt spreche ich schon wie mit dir, wie mit einer fremden Frau, die man... Das war doch jetzt richtiger Anmachersatz, oder? Von mir, oder? Was machen wir denn jetzt noch mit dem angebrochenen Abend? Noch auf einen Kaffee zu mir? Oh ja, Briefmarkenalbum. Oder zu dir? Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Ey, übrigens, hat mich gefreut, dass du begriffen hast, warum ich die Musik gespielt habe. Ja, ich bin ein eifriger Hörer. Das ist schön, eifrige Hörer. Und nicht Alzheimer krank. Braucht es, nee, und nicht jung und nicht doof. Ja. Ey, gratuliere dir. Du bist richtig, du bist okay, du bist unterscheidbar. Du bist anders als die anderen. Tschüss. Ciao. So, jetzt weg vielleicht mal. Das ist immer, wenn man mal so eine Pause im Wort hat, kann man mal schön die Musik hochziehen. Jetzt weg vielleicht mal den... man darf das wohl nicht so ruckartig machen. Ach Mist, ich höre selbst zu wenig Radio, um das dann und bin dann aber auch vom Bewegungsmäßigen her ein zu sehrer Idiot. So große Pausen zwischen den Titeln, da macht es gar keinen Sinn, da zwischendurch hochzuziehen. Bewegungsmäßig zu sehr ein Idiot. Um das, was ich nicht im Radio höre, angemessen imitieren zu können. Ihr seid hier in einer unheimlich beschwingten Sendung gelandet. Mein Name ist Jürgen Kuttner. Die Sendung kann sich selber vorstellen. Wie heißt du denn, Kleiner? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Du bist aber süß, meine kleine Sendung. Hast dich ja und mich vorgestellt. So, Kinder, die Sendung hat ja immer ein Thema. Dann will ich euch jetzt mal ein Thema verraten. Als erstes aber ein Preisrätsel. Wer, ihr lieben jungen Deppen? Wer hat denn hier im Radio coole. Fast die Antwort, ne? Unheimlich geiler. Eine total swingende. Eine grenzenlos erotische. Dim is the softest boons I has ever done had. Stimme. Na? Na? Von euren Lieblingsmoderatoren? Wie soll ich das etwa sagen? Danke! Ihr seid so lieb zu mir, das ist schön. Dann verrate ich euch jetzt das gleiche Thema. Ey, Kinder, das ist so geil, auf Musik zu reden. Reich mir doch mal in Verkehrsnachrichten. Ach, schon wieder Pause, ist das blöd. Und dann sprechen immer dazwischen die Platten. Das ist natürlich auch fies. Ich werde mal die Verkehrsnachrichten suchen. Musik. starke Bewölkung. Örtlich auch neblig oder trüb. Vereinzelt etwas Schneegrieseln. Höchsttemperaturen zwischen minus 3 und 0 Grad. Aktuelle Wetter- und Temperaturangaben von 21 Uhr. Potsdam wolkenlos minus 5 Grad. Neuruppin bedeckt minus 2 Grad. Oh. Amunde bedeckt minus 2 Grad. Frankfurt wolkig minus 4 Grad. Cottbus stark bewölkt. Berlin stark bewölkt. Cottbus minus 3 Grad. Berlin minus 4 Grad. So, dann werden wir jetzt mal vielleicht ein bisschen hier kurz rumtelefonieren. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Ja, ich bin Justus von Bayer Leverkusen. Und wer bist du, Kuttner? Ich grüße Horror und Sebastian. Dann grüße ich Stefan Schwarz. Bist du noch da? Weg sind sie? Tag, wer bist denn du da? Ja, hallo Kuttner. Hallo? Ah, schon wieder. Ich bin der Micha. Hast du ein Wunschthema? Ja, Micha, richtig. Hast du ein Wunschthema? Nö, nee, eigentlich nicht. Ach Micha, aber warum rufst du denn an? Nur mit dem mal quatschen. Ist doch aber keine Sendung so zum mal quatschen. Letzte Woche war es auch zum mal quatschen. Ja, sind wir jetzt in der letzten Woche? Nee, wir sind diese Woche. Was machen wir denn da? Ja, weiß ich auch nicht. Wollen wir wieder traurig sein? Nö, einfach quatschen. Willst du mal traurig sein? Nö. Denkst du, dass es im Radio so zugehen muss, wie die Leute wollen? Teils, würde ich mal sagen. Ist das hier ein Kommerzsender? Nein, Gott sei Dank nicht. Jetzt hättest du teils sagen können. Michael, ich danke dir für den Anruf. Tschüss. So, jetzt werde ich erstmal das Thema erklären. Das Thema sind... Ich meine, das ist nicht leicht, aber das ist so toll, auf Musik zu reden. Wobei, das kommt natürlich auf die Musik an. Thema sind klitzekleine Freuden. Klitzekleine Glücke, die der große, graue, triste, böse Alltag bereithält. Was meine ich damit? Die Antwort kommt gleich, nachdem ich nochmal den Regler hochgezogen habe. Ach, jetzt muss ich kommen. Ah, das sind alle zu blöd, kurze Musiken, ist das ärgerlich. So, worum jetzt? Zum Beispiel ist mir aufgefallen, wenn ich so rumfahre und jeder Tag bei mir ist ja trist, traurig, grau, fies und ganz gemein zu mir. Der ist so gemein zu mir wie ich zu Johnny, spiegelbildlich. Und da freue ich mich zum Beispiel immer, wenn ich mal unterwegs mit dem Auto bin und wenn ich dann Autoschilder sehe, die Sinn machen. Zum Beispiel habe ich neulich Dödel gelesen, musste ich gleich ans Radio denken. Dann habe ich mal Molly gelesen und da musste ich an PJ Harvey denken, weil die ja Polly heißt und mit Doppel-L ist. Und ich müsste mich mal in so ein Anti-Alzheimer-Training begeben. Auf jeden Fall schicke Sachen habe ich schon gelesen, total toll. Und ich habe mich riesig darüber gefreut und konnte damit mit diesem kleinen Glück als Knoblauchzehe dem vampiresken, grauen, tristen, bösen, fiesen Alltag wir hinter jeder Ecke auf mich lauert, Paroli bieten. Wenn ihr auch Strategien oder kleine Glücke habt, die euch helfen, den herben Alltag zu bewältigen, dann ruft hier an. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Richtig. Und erzählt eure kleinen Glücke, die abschreckende Wirkung auf den bösen Alltag haben. Was wollte ich noch sagen? Telefonnummer ist klar. Ach so, eins gilt nicht. Eins gilt auf keinen Fall. Wer Kinder lächeln sagt, fliegt raus. Tag, wer bist denn du da? Ja, hallo, ich bin Bernd. Tag, Bernd. Genau, ich wollte... Du bist ja nur völlig unvorbereitet hier in der Leitung wahrscheinlich. Ja, so ein bisschen halt. So ein bisschen ist gut, oder? Nee, ich wollte das von meinem persönlichen Glück hier beitragen. Wie denn? Indem du anrufst? Ja. Nee, und damit machst du dich glücklich und zwingst den Alltag in die Knie? Nee, ich wollte etwas von meinen Erfahrungen quasi mitteilen. Ah ja. Mach mal. Also ich war letztens in der U-Bahn, da hat irgendwie eine nette Frau neben mir genießt. Und der habe ich dann Gesundheit gewünscht. Und als sie dann ausgestiegen ist... Hattest du den Schnupfen? Nee. Nee, noch nicht. Aber da hat sie sich dann doch sehr nett verabschiedet. Wie denn? Ja, einfach einen schönen Tag gewünscht und ist dann rausgegangen. Ich meine, das hat mich doch wieder aufgebaut, das ist halt doch diese zwischenmenschlichen Kontakte, die in der U-Bahn. Und jetzt hat sich jetzt so bei dir eingeschliffen, dass du in der U-Bahn immer darauf lauerst, dass nette junge Frauen rumniesen? Ja. Echt? Nee, sag mal so, das mache ich auch so, nicht? Wie, was machst du auch so? Ja, Gesundheit wünschen. Ohne, dass jemand genießt hat? Gucken die dich dann ein bisschen doof an? Ja, das mache ich relativ selten, muss ich sagen. Inwiefern? Also nur, unbedingt sein muss. Ja. Und, aber ja. Ist schon vorgekommen, dass du jetzt, sagen wir mal, einem traurigen alten Mann, der dir gegenüber gesessen hat, seine Aktentasche umklammert in der Angst vor jugendlichen Räubern und Gewalttätern, dass du dem einfach prosig Gesundheit zugerufen hast? Wenn, das ist ziemlich lang her. Und du selbst bist noch ja nicht so lang. Also es muss vor deiner Zeit gewesen sein, meinst du? Wahrscheinlich, ja. Meiner, du lebst aber in komplizierten Verhältnissen. Leben, ja. Ja. Ja, nee, also ich meine, die Quintessenz des Ganzen ist ja eigentlich, dass es halt so doch in dieser großen Stadt, wo die ja doch so anonym ist, halt doch immer wieder ein paar Leute gibt, die diese Anonymität hier ein bisschen übersteigen. Durch Gesundheitswünsche und durch herzliche Danksagen und Knicks machen. Ja, das sind so Kleinigkeiten, genau, ja. Die kleinen Glücke halt des Lebens. Gut, ist dir denn auch schon mal passiert, dass dir von wildfremden Menschen die Gesundheit an Hals gewünscht wurde? Doch. Das sind meistens ältere Frauen und so. Ach, ältere Menschen. Wie siehst du so aus? Bitte? Wie siehst du aus? Bist du jemand, der das versteht, Mutterinstinkte zu wecken? Weiß ich nicht. Wie groß bist denn du? Ich bin 1,90. Ach, 1,90, ehrlich? Ja. Oh. Und also, wie groß waren denn die älteren Frauen? Hab dann auch etwas längeres Haar, muss ich dazu sagen. Ja. Und große, dunkle, feuchte Augen? Nee, eher so stahlblaue Augen. Ach so. Aber groß? Wie? Große Augen. Und so ein bisschen verträumt und lange Wimpern? Ja, wobei durch, also morgen. Und so klitzekleine, knubbelige Ohren? Ja, die Ohren sind schon ganz nett. Ja? Dass du im Grunde schon aussiehst, ein bisschen wie ein Koala-Bärchen in etwas groß geraten ist? Ach so, nee, das möchte ich nicht behaupten, nee. Weil du jetzt ein bisschen unter Behaarungsmangel leidest, oder was macht jetzt da unter deinen Unterschied zu Koala-Bärchen aus, zu groß geraten? Ich bin nicht so braun gebrannt. Sind die denn braun gebrannt, Koala-Bärchen? Sind die nicht auch ein bisschen schwarz und ein bisschen weiß? Weiß? Also ich wüsste nicht, dass sie weiß sind. Aber am Bauch? Und du? Den Bauch, den habe ich selber nicht so oft offen. Aber da bist du auch eher weiß, oder? Ja, tendenziell schon, ja klar. Siehst du? Naja, ist doch aber klar. Wie heißt du? Bernd. Ey, na, da werden doch aber auch sofort meine Mutterinstinkte geweckt. Echt? Ja, na klar. Vielleicht müssen wir uns doch mal treffen. So ein großer 1,90 Bernd mit feuchten, stahlblauen Augen, kleinen, knubbeligen Ohren und dann die Vorstellung, wie da so ein weißes Bäuchlein unter seinem T-Shirt atmet. Das ist schon nicht schlecht, nicht? Och, da möchte ich dich aber gleich auf den Arm nehmen, Mann. Ach, komm her. Die Sendung geht noch 2 Stunden. Ja, ja? Wie groß bist du denn? Ich bring dich dann ins Bettchen. Ja, 1,67. 1,65? Simon, ey. 67, ist ja auch nicht schlecht, ja. Und die 2 Zentimeter machen's. Die ja, haben mich definitiv. Immer, die haben mich vom Schlimmsten bewahrt. ja, nee, klar, ich habe da immer so ein Problem mit den kleinen Menschen, aber das ist ja... Ehrlich? Nee, aber das heißt... Ach, das ist aber ungerecht, weil kleine Menschen haben ja oft schon selber mit sich ein Problem. Und dann kommt noch so ein... Nee, das stimmt ja gar nicht. So ein also, ungelenker Schlaxier Bernd daher und hat auch noch ein Problem mit dem. Ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass kleine Menschen doch wesentlich... Also, dass sie toll sind, dass sie im Sprechen total begabt sind, wa? Und dass sie das mal weit bringen und aber auch total nett und charmant. Ja, und die, dass sie das auch verstehen, die Herzen der Hörer im Fluge zu erobern. Wolltest du das sagen? Nicht direkt. Ich wollte jetzt... Aber darauf sollte schon hinauslaufen. Ja? Und du wolltest sicher jetzt noch ein bisschen außerdem ergänzen dazu. Ja, genau. Ja, mal ergänz ruhig. Aber dass das gesagt wurde, war wichtig. Ja, nee, also kleine Menschen, also die sind halt doch erfolgreicher als große Menschen, nicht? Große Menschen haben ja... Ja, außer im Basketball. Nee, selbst da sind kleine Menschen. Also, ach, echt? Ja, doch. Also, da öffnet sich mir ja noch ein weites Karrierefeld. Die extrem genial sind. Und die wesentlich besser sind als ich zum Beispiel. Ja, ja. Ich meine, das ist auch nicht schwer, aber okay. Ja. Das heißt hier ja. Ja, ja, ja, ich wollte dir nur zustimmen. 100 pro. Ja, genau. Aber ich meine, sagen wir so, die kleinen Menschen, die haben halt eh schon mehr zu kämpfen. Und das ist dann wie auch so eine Philosophie-Sache, die jetzt dann wieder von mir quasi prognostiziert wird. Dass, wenn man doch mehr arbeiten muss oder mehr kämpfen muss, man effektiv auch mehr leistet im Endeffekt. Na, kämpfen wäre noch okay, aber immer das ganze Leben auf Zehenspitzen, das ist hart, sag ich dir. Ja, nee, wir machten das. Machst du das? Das ist ja selbst schuld, muss ich sagen, wenn du immer auf Zehenspitzen hast. Nee, du musst dann jetzt in der Größe stehen, Bursche. Ja, mach das mal, wenn das Wasser bis zur, wie heißt das, unterkante Oberlippe geht. Ach so. Ja, und du immer eine verstopfte Nase hast. Ja, dann, genau, stinkt nach Zwergen, sag ich. Dann stinkt nach Zwergen, sagst du? I, ist das fies. Da sag ich aber gleich, haha, wieder so ein Sack, der aus der Dachrinne trinken kann. Ja, genau. Ja, den keiner leidet. Der eben, wenn er nett sein will, immer das Achselhaar zuwendet. Ja, genau. Ja? Richtig. Den man in die schielenden Brustwarzen schaut, wenn man sich am Badestrand befindet. Abstoßend. Ja. Weiche von mir, Bernd. Ja, das sagst du jetzt nur so. Ja? Bernd? Ja? Das habe ich jetzt nur so gesagt. Okay. Das hat, war nicht ernst gemeint. Hat nichts zu bedeuten. War rein in Spaß. Rein zum Scherze. Kann ich dann doch noch vorbei. Soll ja eine lustige Sendung sein. Hat nichts zu bedeuten. Nimm das nicht so ernst. Ja. Du musst dir da keine Gedanken machen. Ja, nee, mach ich mir persönlich jetzt auch nicht so richtig. Du musst nicht sorgenschwer in dein Bett für Übergrößen fallen. Ja, das ist übrigens ein Problem mit dem Bett. Siehst du, da kicken nach unten nochmal die Füße raus, oder? Ja, doch. Also ich meine, ich kann, also wenn ich in einem Hotel bin oder so, die haben ja meistens dann vorne und hinten so ein Brett da dran. Oder was machst du im Hotel? Du bist ja echt ein Erfolgreicher, wa? Ja, also ich war, ja. Na, sag ruhig. Einmal war ich jetzt. Gib ruhig ein bisschen an. Johnny gibt ja mit seiner Mallorca-Bräune auch gerne an. Kannst du auch annehmen. Ach so, ja, nee, also ich war jetzt von der Uni einmal in Tübingen. Und ja, genau. Was hast du da gemacht? Ach, da war so ein Kongress da. Ach, worüber denn? Über Große und ihre psychologischen Probleme? Nee, über Peptidsynthesen. Worüber? Über Peptidsynthesen? Genau. Na, das ist ja aufregend. Ja, also Möglichkeiten zur Peptidsynthese und zur Sequenzierung. Mhm. Ja, ich denke auch immer, Mensch, das müsste doch möglich sein, die verdammten Peptide zu synthetisieren. Ja, ist es auch. Ja, das schießt mir oft durch den Kopf. Es ist doch immer schwierig, muss man sagen. Also ich weiß, wie schwer das ist. Wieso weißt du das? Na, weil du bestehst du draus fast. Nee, weil, sagen wir mal, wenn es jetzt ein trister Sonntag ist und draußen regnet es doll, setze ich mich schon immer mal hin, wie andere irgendwie so, sagen wir mal, Handarbeiten machen, will ich immer ein bisschen Peptide synthetisieren. Ach so. Ja. Ist ja nicht schlecht, ja. Ja, es stinkt natürlich immer mörderisch, wa? Ja? Ja, ja. Ach so, dann machst du irgendwas falsch, glaube ich. Ja, den Eindruck habe ich auch. wie synthetisierst du denn so Peptide? Also, normalerweise riecht man eigentlich gar nichts. Also du hast ein kleines Maschinchen, also eine Art Roboter vor dir. Ja. Und aber wenn das undicht ist, das Maschinchen? Nee, das ist, ja, ich meine, dann kannst du dann produzierst du eh nur schmal. Wenn dann ein Deckblech los ist? Nee, das passiert nicht, das darf nicht passieren. Ja, das darf nicht passieren, ist schon klar. Ja, ich meine, wenn man solche veralteten Maschinen hat, dann kann eh nichts mehr rauskommen, dann muss man das eh per Hand machen. Ja. Und dann kann es wirklich dann stinken. Ich habe mir ja meinen Peptid-Synthetisator-Maschinchen Secondhand. Ach so, Secondhand. Secondhand, da passiert es schon mal. Ja, das kann natürlich sein, ja. Ja, dann würde ich dir raten, doch noch mal auf die Reagenzgläser umzusteigen. Ja. Was nimmst du denn so dazu als Ausgangsstoff? Ja, als Ausgangsstoff? Also, ich meine, das ist halt das Problem, nicht? Die Ausgangsstoffe, die sind ja doch auch eher recht teuer. Ja, oh, das geht echt ins Geld, das ist ein teurer Tobi. Ja, ja, auf alle Fälle. Ja. Weil mit diesen aktivierten Aminosäuren machst du das ja, nicht? Mhm. Und, also bis du die, ich meine, die kosten erstmal ein Schweinegeld und die vom Versand geliefert sind? Ja, erstmal das. Das ist ja das kleinere Problem, aber ja. Ich meine, wenn du das dann im Reagenzgas machst, oder mit so einer alten Maschine dann, nicht? dann versaufst du ja so viel. Hast du so viel Nebenprodukte und so? Und ja, ach, eklig. Gerade die Nebenprodukte, die machen ja nur Ärger. Ja, vor allen Dingen. Hm. Genau. Und wenn du dann noch so ein größeres, ich meine, das musst du dir ja vorstellen, nicht? Du hast da so ein, möchtest du ein Peptid, was sich was aus, ja, sagen wir 20 Aminosäuren besteht. Ja, bei wem sagst du das, ja? Was? Ja, ja, genau. Ja, ja. Möchtest du einfach synthetisieren, nicht? Ja, wo kriegst du denn deine Aminosäuren eigentlich her immer? Ich? Ja. Naja, von der Uni halt. Von der Uni halt? Mhm, nee, die bestellen wir immer. Ja, und wo? Wo? Haben die ja so einen Einkäufer? Ja, nee, so. Also das ist... Bolle? Wohlwart? Nee, das kann man da immer, es gibt immer so spezielle Firmen, wo man es dann bestellt. Ja, na, das, aber da ist teurer auch, wa? Ja, die Qualität darauf kommt es ja nicht. Also ich ja, die Qualität ist schon wichtig, und aber dass es Markenprodukte sind. Ja. Oder attraktiv und preiswerte Aminosäuren? Nee, das gibt's nicht, das ist das Problem. Ich meine, das Einfachste, das Billigste ist halt, wenn man sich selbst herkocht, aber ja, das ist halt doch ein bisschen zeitaufwendig, nicht? Ja. Und die Zeit dann noch wieder... Ja. Und wenn du jetzt da deine Peptide zusammen hast, was machst du denn eigentlich mit denen? Also ich meine, ich bin ja wie gesagt auch ein... Kann ich dir das erklären? Ja, ich bin ja auch ein feuriger Peptidsynthetisator. Andererseits, wenn ich dann welche da habe, liegen sie auch nur rum. Ja, dann kannst du mir geben, weil ich bräuchte die auch. Ah ja. Nee, und was machst du dann daraus, so kleine Perlenketten? Nee, ich versuche irgendwie die Proteinfaltung so ein bisschen zu, wie sagt man, herauszufinden, wie sich die Proteine halt so falten. Proteinfaltung? Mhm. Es gibt da wirklich dramatische Prozesse in der Natur, oder? Ja, total. Ich meine, die einen auch voll ans Menschliche erinnern. Essentiell. Ja. Ohne das geht gar nichts. Und, wie soll ich sagen? Wie soll ich es dir beibringen? Nee, ich bräuchte halt so kleinere Peptide, so was weiß ich, 10er Peptide oder so. Hm. Die nicht so viel Platz wegnehmen. Was? Die nicht so viel Platz wegnehmen. Ja, genau, richtig. Ja. Und die müssen so ein Prolin halt in der Mitte haben. Ja, ja. Ach, das wäre schön. Und dann gebe ich da so ein Enzym dazu. Hm, ja. Und dann gucke ich halt nach, ob es reagiert hat oder nicht. Ja. Und dann kann ich hinterher... Und dann in so ein kleines wie heißt denn das, so ein Bast-Dingschen, und dann kann man schön Sushi draus rollen. Ach so. Ja, hast du noch nicht probiert? Nee, habe ich noch nicht probiert. Ja, mach mal. Mann, das haben gut, wir unseren ja. Spaß hier. Nicht mehr, so komm mal. Ey, Peptide entfaltet euch, würde ich an der Stelle mal sagen, zur, wie heißt denn das, Emanzipation gefalteter Peptide. Ja, das wäre schon was. Bernd, ich danke dir für deinen Anruf. Jo, danke. Ja? Okay, viel Spaß noch. Tschüss, danke. Jo. So, das war Bernd, der Peptidfalter. Tag, wer bist denn du da? Hallo. Ja, hallo. Wollen wir was ein bisschen zum Thema sagen, ne? Zu welchem Thema denn? Na, ihr habt doch ein Thema. Bist du auch ein Peptidfalter? Ein was? Ein Peptidfalter. Was ist denn das? Mein Lieber, soll ich jetzt die Sendung nochmal von vorne anfangen? Nö. Ey, wir sind hier gerade Chemie, vierte Semester. Ach so? Ja. Und da denkst du, man schreibt sich hier ein beim Sprechfunk und dann kann man gleich einfach so mitreden? Hast du dir gedacht, oder? Jo. Ja? Hast du vorhin meine Ansage gehört, dass ich ja, es war natürlich ein Testballon, aber ich habe so die kühne Formulierung verlauten lassen, junge Menschen sind jung, aber doof. Hast du das gehört? Naja, aber das kommt. Aber hast du dich gleich nicht zu widersprechen, nicht zu widersprechen gewagt, oder? Naja. Würdest du das für klug halten, an der Stelle zu widersprechen? Wie bitte? Würdest du das für klug halten, an der Stelle zu widersprechen? Naja, da ich ja noch ein bisschen ehrlich bin, ne? Finde ich das schon ein bisschen... Weil du noch jung bist? Ja. Findest du es ein bisschen doof, doof zu sein? Nee, deswegen ist es doof, von anderen... als alter Mensch über andere... Was ist denn schlimmer, doof sein oder sich doof vorkommen? Doof sein. Nee, eigentlich ist ja nur der Dummes tut, ne? Sagen wir nochmal. Was? Sag mal nochmal. Was? Na, jetzt hast du zweimal was gesagt. Jetzt sag mal noch das, was du davor gesagt hast. Nochmal. Es ist nur der Dummes tut. Das war so ein Zitat, habe ich mal irgendwo gehört. Stimmt doch irgendwie, oder? Mein Lieber. Weißt du, wer das gesagt hat? Wer? Ich wollte wissen, ob du das weißt, wer das gesagt hast. Nee, ich hab das mal nur so vergriffen. Ey, willst du dich nicht lieber auf Gewehrsmänner verlassen? Auf wer? Auf Gewehrsmänner. Gewehrsmänner. Gewehrsmänner. Das sind Leute, die, denen man vertrauen kann, die den Überblick haben, die am Dienstag ab 22 Uhr im Radio sitzen. Kurz gesagt, es handelt sich um mich. So. Willst du mir vertrauen? Eigentlich schon, ja. Schmeiß den Satz weg. Dumm ist nur, wer Dummes tut. Wieso? Und tausch ihn aus gegen den Satz, junge Menschen sind jung und doof. Jung, vielleicht. Junge Leute sind jung, aber nicht immer doof. Kannst du doch nicht sagen, oder? Bist du da ganz sicher? Jo. Naja, ich meine, das sehe ich ja an mir. Oder meinst du nicht? Sprichst du nicht mehr mit mir? Bist du jetzt eingeschnappt? Suchst du nach neuen Argumenten? Du bist noch da? Jo. Erstaunlich. Wieso? Mann, du hast eben so schön Zeit gehabt zu argumentieren. Naja, das ist doch doof, wenn... Das reicht doch nicht, so ein Transparentchen hochzuhalten und zu sagen, junge Menschen sind jung. Nee, junge Menschen sind jung, aber nicht doof. Ich meine, dann, kannst du das mal ein bisschen... Dann nicht mal sicher sein, ob da ein Komma dazwischen gehört. Ja, da gehört ein Komma dazu, ja. Nach aber? Vor aber? Nee, nicht vor aber. Lieber junger Mensch, wie heißt denn du? Stefan. Weißt du, wer du bist? Ja. Nee, weiß ich nicht, frag dich. Na klar. Und? Der Stefan. Na Stefan. Stefan, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, tschüss, Gunnar. Tschüss. So, Tag, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Hallo, wer bist denn du? Bist du der Fuckner? Hallo? Wie jung bist denn du? Wer bist denn du? Ich bin der Mr. Egg. Was bist du? Der Mr. Egg, du Blödmann. Was bist du? Was? Hä? Ich bin nicht was, ich bin wer? Wer bist du? Der Mr. X. Mr. X? Ja. Sag mal, habt ihr die Wortabstände noch nicht gehabt in der Schule? Zwischen Mr. und X? Miss X? Mr. X. Richtig? Was machen wir jetzt mit dir? Hallo? Ja. Hat ihm geknackt in die Leitung. Hat ihm geknackt in die Leitung. So, was? Jetzt sind Hallo. Wir hier beim Kinderarzt. Der junge Mensch fiebert. Was machen wir da? Eine barsche Anweisung an die Schwester. Der Nächste bitte. So, wobei jetzt, es soll noch ja kein Nächster kommen, sondern jetzt soll erstmal vielleicht, habe ich mir gedacht, schicke Musik kommen. Hier kommt sie. Wird ja außer den Toten Hosen viel zu wenig Marschmusik im Radio gespielt. Wenn wir dieser Wissen sind und ein Erdkapitel sein Ende, geht es wie der frische Wind noch zur Übung ins Gelände. Jeder Reservist, der ein Schrittmacher ist, der ein Schrittmacher ist, steigert das Tempo. Muss man vielleicht nochmal zu Johnnys Mallorca-Bräune ergänzen. Im Osten war das dann die sogenannte Feldlagerbräune. Der Jugend üben, noch einmal so gut geraten. Jeder Reservist, der ein Schrittmacher ist, der ein Schrittmacher ist, steigert das Tempo immer mehr, ja, voller Schwung wie bisher. ein Schrittmacher ist, der ein Schrittmacher ist. Das war Musik von früher unter dem aus dem Wettbewerb Reim dich oder du kommst vor die Parteikontrollkommission. Ist übrigens sowieso eine super geile Platte. Heitere Feldlager, gebräunte Soldatengesicht ist vorne drauf, die Zähne knackig, durchaus zum Zubeißen. Und was macht sie, die junge Garde? Sie lacht, aber sie lacht nicht einfach so, wie man heutzutage lachen würde, wie ihr so rumlacht, sondern die junge Garde lachte tapfer. Wer bist denn du da? Ja, hi, Kuttner. Hi. Ja, hier ist Jan aus Spandau. Jan aus Spandau. Tag, Jan aus Spandau. Ja, du bist ey, über Spandau, über Spandau hört man ja immer nur über schlechte Sachen. Ja, ja, ich hab auch gehört, wie du dich drüber lustig machst. Finde ich gar nicht lustig. Ich mach mich doch über Spandau nicht lustig. Spandau nein. ist doch eine schöne Stadt, ja. Eine andere Welt. Ach so. Für mich. Für dich. Ja, braucht man da eigentlich einen Pass, wenn man da hin will? Wie du schon meintest, eben Kinderarzt oder so, ne? Warte jetzt, willst du der Nächste bitte machen? Bitte? Du rufst beim anderen Sender an, jetzt sagst du der Nächste bitte? Nee. Nee, nee. So, als jetzt erklär mal, sag doch mal was zur Ehrenrettung von Spandau. Sag nicht, dass es grün ist und dass die Beamtenwitwen extrem nett sind und einem immer einen Vortritt lassen. Ja. Dann bleibt irgendwie nicht viel, wa? Wenn man die zwei wichtigen Sachen nicht sagen darf? Nee, habe ich mich nicht drauf vorbereitet. Wieso denn nicht? Wie lange lebst du schon in Spandau? 10 Jahre. Ich bin hier auch geboren. Na, du musst... Das ist nicht schon ein bisschen spät, sagen wir mal? Nee, ich... Hä? Meinst du nicht? Nee. Ja? Nee. Bist du ganz sicher? Ja. Oder bist du dir vielleicht, bist du möglicherweise ein verstockter kleiner Lügner? Nee, auch nicht. Wie ich sie auf den Tod nicht ausstehen kann? Echt? Wie ich sie hasse? Oh. Wie ich sie hasse wie die Pest? Wie die Pest? Wie Mensch. Die Telekom? Telekom ist gut. So, du hast jetzt angerufen und willst uns jetzt über kleine Spandauer Freuden Bericht erstatten? Nee. Die dir helfen, den gruseligen, grauen Spandauer Alltag zu bewältigen. Und, was ist die klinische Freude? Immer mal nach Wilmersdorf fahren. Nee, bei Siemens arbeiten. Bei Siemens arbeiten? Das macht Spaß? Ja. Was machst denn du da? Nicht viel. Ja, dann macht's Spaß natürlich. Ja, ist langweilig. Aber ich grüße mal kurz Björn. Danke. Bitte. Das finde ich gut, dass man das hier kann. Sag mal, müssen die in Spandau alle arbeiten, die kleinen Kinder schon? Nee, ich bin ja nicht klein. Die großen Kinder? Ja, die müssen arbeiten. Weil die Mieten da so hoch sind? Nee, ich wohne da nicht alleine. Wie viel Miete zahlst du denn nicht alleine? Gar keine. Hab hier ein Haus in Spandau. Du hast ein Haus? Ich wohne mit. Du bist ein Hausbesitzer? Ja. Bist du so richtig ein klassischer Kapitalist, wie man sich vorstellt? Mit so einem Bäuchlein, Zigarre im Mund und Zylinder auf? Nee. Bist du ein verkleideter Kapitalist? Nee, auch nicht. Ab und schon mal eine Rothändle ohne Filter? Sag mal, so lange wollte ich gar nicht mit dir reden hier. Ja, egal, ich gehe ohne mit dir. Ich merke auch, dass ich mich da jetzt in irgendwas drin geritten habe, wo ganz schwer wieder rauszureiten ist. Stimmt, das ist nicht einfach. Wollen wir mal beide gemeinsam, du aus Spandau, ich hier aus Babelsberg, die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter skandieren? Babelsberg, ich telefoniere mit Babelsberg. Ja, sie. Wow. Ist das eigentlich teurer, als nach Berlin zu telefonieren? Ey, das ist so teuer. Du kannst dir das, glaube ich, überhaupt gar nicht leisten. Nee, weil... Du wirst dich dumm und dämlich zahlen. Babelsberg ist ja kurz vor Tokio. Ich zahle mir schon so dumm. Und wenn es jetzt nicht 11:30 wäre gleich, dann kämst du da überhaupt nie wieder auf einen grünen Zweig. Nee, dann komme ich auch so nicht. Und du hast sicher keine Gebührenzähler. Nee, stimmt. Ey, für dieses Geld, was du jetzt hier wieder vertelefoniert hättest, ey, da hättest du toll mit deiner Freundin, mit Mutti und Vati und Mitbewohner schön essen gehen können. In Spandau. Ja. In einer alten Zitadelle. Ja. Und ihr hättet noch eine Saalrunde schmeißen können. Eine Zitadellenrunde. Dann sollten wir jetzt aufhören. Nee, das Geld haben wir jetzt sowieso versprochen. Jetzt skandieren wir mal noch die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Okay, macht das. Was heißt macht das? Wir? Ach, weiß ich doch nicht. Im Chor. Jetzt sagen wir bitte erstmal im Chor 0331. Warte mal, die steht hier drauf. Warte mal. Okay. 1, 2, 3. Ja, fang an. 0, 3, Ey, du musst doch mitmachen. Ja, du musst dann sagen, wann es losgeht. 3, 4, los. 0, 3, 3, 1, 7, 2, 1, 39, 32. Ja gut, den Rest kannte ich nicht. Ja. Ich kenne nur die normale Nummer. Ey, bleib mal noch in der Leitung. Ich hab dir was ganz Tolles noch zu sagen. Macht es, ey, bleib ich, ja. Ja? Ja. Bleibst du echt? Ja. Mika, gespannt, mal sehen, wie lange. Ja, gut. Bleib schön drinne. Ja. Ich setz dich hier auf die Warteschleife. Ja, ja. Warum bist du jetzt immer noch da? Weil du auch noch da bist. Na, ist das fies. Bist du jetzt immer noch da? Ja. Und jetzt? Na, jetzt immer noch. Und jetzt aber nicht mehr. Aha, jetzt ist er auf der Warteschleife. Bleib bloß da, ich muss dir noch was ganz Wichtiges sagen. Tag, wer bist denn du da? Ja, hallo. Hallo. Hallo. Ach, das wird noch... Weißt du, woran ich immer merke, dass es eine scheiß Sendung ist? Wenn ich anrufe? Ja, dann ist sowieso alle zu spät. Dann ist ganz klar. Ja, hallo. Die Sendung ist voll vor dem Baum gefahren. Ja. Machen wir erstmal Schluss, wa? Nö. Also, ich wollte noch was sagen. Ich hab da nämlich mal was Wichtiges. Warten. Also, letzten Sonntag war eine Demo, ne? In Berlin war die eine Demo. Gegen alte und neue Nazis jetzt, wa? Ja, warten, erwartest du jetzt einen Ausruf des Erstaunens bei mir? Ja, zum Beispiel. Ja? War es nämlich nicht da. Aber darum geht's mir jetzt nicht. Warten, hätte ich da einen alten Nazi simulieren sollen oder wieso hätte ich da jetzt hinkommen sollen? Nee, als Demonstrant. Ach so. Aber es sind doch eher jüngere Menschen nur zugelassen, oder? Nee. Auch ältere, so wie ich, dürften da auch hin? Ja, auch noch ältere. Waren auch da sogar. Ja. Hm? Aber vielleicht habe ich auch Radio gemacht am letzten Sonntag. Naja, aber erst später. Aber dafür voll antifaschistisch. Ja, war gut, habe ich auch gehört. Siehste? Hm? Ja, jeder soll an seinem Platze wirken. Hm? Ja, aber ich wollte ja noch was sagen, weil das ist mir total wichtig jetzt, ja? Na? Also, und da habe ich jetzt, klingt ein bisschen bescheuert, aber da habe ich so ein Mädchen gesehen, ne? Nein. Doch. Aber auf der anderen Seite der Barrikade. Nee, leider waren keine Barrikaden da. Also nee, zum Glück. Vermummt? Also, nee, sie war nicht vermummt. Unvermummt. Sie hatte kurz eine Sonnenbrille auf, sagen wir mal so eine weiße, die schwarz war. Also und Palästinensertuch? Palästinensertuch ist ohne mir angesagt, oder? Nee, hatte sie nicht. Ah. Aber sind Aufnäher? Nazis raus? Glaub nicht, nee. Da war die ja nicht zu erkennen. Doch, sie war ja in einer Gruppe drinnen. In einer Gruppe der Leute. Also sag jetzt mal, was ich will, ja? Du würdest die gerne wiedersehen. Cool, richtig. Und du würdest die gerne einladen zur nächsten Anti-Nazi-Demo? Ja, auf jeden Fall. Ja, wo findet die denn statt? Na, ich hab noch nicht gehört. Ich bin ja auch in der Schule überall rumgerannt und hab gefragt, ob jemand die kennt und so. Aber es war ja keiner da bei der Demo und ich kann ja jetzt mal auch, wie sie aussieht, wa? Ja, ah ja, beschreib mal, wie sie aussieht. Also die Sonnenbrille? Sie hat eine bis hier an. Ja, bis da. Also die Haare ungefähr bis hier, hä? Po. Ja, die Haare bis hier, wa? Von der Farbe her so wie deine ungefähr. Ja, und wahrscheinlich in deinem Alter. Naja. Und sag mal, so groß ungefähr, hä? So? Ja, ein bisschen größer. Ja, also, liebe Junge und Mädel, wenn du jetzt gehört hast, ich wiederhole nochmal, die Haare wie er, so groß ungefähr, eine Jacke, die bis hier ging, und die Haare eben so, dann ruf hier an. Ja, ein junger, antifaschistischer Bewerber hat sich da hält um deine Hand. Zur Faust geballten Hand. Ja, ich gebe mich auch gerade. Siehste? Ja, der Onkel kann fernsehen. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. So, sag mal, bist du noch da? Der Spandau, ist das ein Knicker. Ich wollte, weiß ich auch nicht, was ich wollte. Ich würde jetzt, glaube ich, mal gerne mit einer Frauenstimme telefonieren. Und weil es jetzt fast ja nicht so aussieht, als ob jetzt hier in den 8 Leitungen eine Frauenstimme dabei wäre, führe ich mir die musikalisch zu Gemüte. Ist ja nicht nur Stereo Total eine super Band mit einer schönen französischen Stimme, sondern es gibt ja auch schon längere Zeit die Stars, die Serge Gainsbourg covern. Auch eine schöne Musik. Café, ta gorge café, j'aime quand pour moi tu danses là.

ich gebe zu, ist ein bisschen vollmundige Musik, die ich jetzt hier gerade spiele. Das war Mutter, aber ach, manchmal braucht man das zur Stärkung des Selbstbewusstseins. Wir wollen heute nochmal, das ist irgendwie so ein klassischer Schwachsinnsatz, wir wollen heute, ich würde ganz gerne nochmal auf das heutige Thema zu sprechen kommen, das man auch unten schreiben könnte als Lachfalten im steinernen Antlitz des Alltages, so kleine, klitzekleine Sachen, die es verstehen, einen glücklich zu machen, auch wenn die Welt noch nicht so weit ist. Tag, wer bist denn du? Ja, hier ist die Ulrike. Tag, Ulrike. Ja, ich wollte dir also so ein kleines Erlebnis mal berichten. Ja. Und zwar, also das Übliche, verschlafen, Straßenbahn weggefahren, stehe am Hackischen Markt und friere. Und da gibt's ja die legendäre Kneipe am Hackischen Markt bei Heidi und Rosi. Und ich drehe mich um. Das sind doch schon poetische Namen. Das sind doch auch schon wieder Kneipennamen, die mich an sich schon glücklich machen. Ne, das kommt, ja. Das ist sozusagen der kleine Nebeneffekt, also so als Unterbahnung. Ja, ich habe auch gedacht, dass das irgendwie so eine Ostlermacke sei, dass die alle ihre Imbisse bei Uschi und Rolf nennen müssen. Aber das sieht man im Westen auch, habe ich festgestellt. Tja, das weiß ich nicht. Also so oft bin ich nicht im Westen. Aber um auf dieses kleine... Ich fahre manchmal dahin, einfach um mal so zu gucken. Vielleicht. Ich fahre manchmal im Westen einfach um zu gucken. Musst du mal machen. Ist interessant. Meinst du? Ja, manchmal ist total interessant. Ich glaube nicht, dass mir im Westen Folgendes passieren würde. Also ach so, richtig. Ey, du bist aber hartnäckig, Ulrike. Tut mir leid, das habe ich, glaube ich, von dir mir so ein bisschen abgeguckt. Ja, immer wieder einen Haken zurückzuschlagen? Mhm. Ulrike, ich gratuliere dir. Ach, danke. Das brauchte ich mal. Das ist mein kleines Erlebnis für heute. Oh. Aber um da auf das eine zurückzukommen... Ulrike, lass mich deine Lachfalten sein. Danke, das bist du schon. Ich sehe ein Schild und lese als Spezialität Eibauer Schwarzbier. Und das hat mir den ganzen Tag gerettet. Weil erstens ist dieses Schwarzbier nur in der Oberlausitz zu kriegen. Und du kommst aus der Oberlausitz? Nein. Ach, schade. Nein, nicht so direkt. Und zweitens ist es das beste Schwarzbier weit und breit. Ehrlich? Mhm. Wo gibt's denn am Hackischen Markt bei Uschi? Es gab am Hackischen Markt. Ach so. Seit letzter Woche nicht mehr. Ach, das war nur so ein Wochensonderangebot? Mhm. So eine Spezialität. Aber das hat mich so gefreut. Eibauer Schwarzbier in Berlin. Ulrike, wie alt bist du denn? Ich, 24, fertig. Und wo kommst du her? Eigentlich aus Dresden. Und da hast du schon mit Eibauer Schwarzbier kennengelernt in Dresden? Na, ich muss dazu sagen, Eibau ist sozusagen, ist der Ort meiner Jugend. Da wohnt schon eine ganze Menge Familie von mir. Und somit habe ich also eine Bindung, eine heimatliche Bindung an die Oberlausitz. Und dazu gehört Eibauer Schwarzbier seit frühester Jugend. Hast du auch Verhältnis zu Kräuterlikören? So zum Beispiel Bockauer Bitter? Nein, ein edler Tropfen. Aber kennst du Lauterbacher Tropfen? Ich habe sie noch nicht getrunken, aber ich kenne sie als Begriff. Berühmt-berüchtigt, sag ich dir. Ja? Na, aber. Und Rhöntropfen kennst du sicher, oder? Natürlich. Rhöntropfen ist ja von der Nähe her doch etwas weiter weg von der Gegend. Aber ansonsten hat der Süden der ehemaligen... Ulrike, auch eine schöne Formulierung, die mich gleich wieder glücklich stimmt. Von der Nähe her ist es weiter weg. Ich danke dir. Es ist so, es ist einfach so. Naja... Jedenfalls hat der Süden der ehemaligen, unserer DDR, doch einige leckere Kräuterliköre zu bieten gehabt. Ulrike, das hast du jetzt aber wie die Pressesprecherin des Touristenamtes gesagt. Meinst du wirklich? Ja, was bist du vom Beruf? Also ich studiere noch. Und hast dann aber vor, an die sächsische Botschaft in Berlin zu wechseln? Ach Mensch, du bist schon wieder meine Lachfalte. Ich sage nur deswegen, also weil ich einfach vorbauen will, weil wenn du lit bist. Ich würde gerne als Honorarkonsulin zur Verfügung stellen. Ja, und ich würde gerne eingeladen werden zu so Bällen, auf denen, sagen wir mal, sächsische Alkoholitäten ausgeschenkt werden. Gerne. Ja? Du stehst immer als allererste Ehrengast auf dem. Ja, gleich in den Verteiler aufnehmen mich. Sofort. Prima. Und dann hauen wir uns schön die Birne zu mit Bockauer Bitter, Lauterbacher Tropfen und Eibauer Schwarzbier. Vielleicht kann auch noch ein bisschen Landskronen dabei sein. Das ist so ein Pilz, das gibt's öfter mal in Berlin. Ich weiß auch nicht, warum ich darauf achte, aber das ist für mich ganz wichtig und jetzt. Ich freue mich jedes Mal. Ja. Welche Speise würde dich denn glücklich machen, wenn die als Spezialität bei Uschi und Rolf im Kalender stände? Als Speise würde mich, glaube ich, sehr interessieren, sächsische Kartoffelklöße. Sächsische? Unterscheiden die sich von den Thüringern? Selbstverständlich, die sind nämlich ganz ausgekochten Kartoffeln. Ach, dann sind die ungrün. Die sind ungrün, aber bedeutend leckerer. Also ich... Echt? Nein, gut, ich nehme das Letzte zurück und behaupte das Gegenteil. Sie sind mindestens genauso lecker. Ja, also ich meine, Thüringer grüne Klöße? Es sind anders als sächsische Klöße... sind also nicht zu vergleichen. Was gibt's denn da noch dazu dann? Och, so eher Fleisch. Sauerbraten? Ja, eher Schwein würde ich vorschlagen. Schwein ganz... Sauerbraten ist aber Schwein. Was? Das ist Rind. Echt? Echt. Scheiße. Scheiße, verrissen. Oh. Ja, aber voll verrissen. Mann, oh Mann, ist das peinlich. Kann Warum Huhn und Schwein nicht auseinanderhalten. Braucht dir nicht peinlich zu sein. Ja. Wann gibt's denn bei dir wieder mal Sauerbraten mit sächsischen Klößen? Naja, eigentlich so ein Sauerbraten, koche ich nicht so gerne, weil... Was kochst du gerne? Was ich gerne koche? Ach, ich koche gerne Suppen. Ach, Suppen, aber da passen doch dann sächsische Klöße nicht dazu. Das ist richtig, aber ich koche gerne Sauerkraut. Ich koche gerne Rotkraut. Und wenn es sein muss, koche ich auch mal gerne Braten. Was denn für einen Braten? Na, zum Beispiel Sauerbraten. Schweinebraten, Schwein. Sauerbraten. Ja, Ulrike. Ja? Wenn jetzt mal bei dir die sächsischen Wochen angesagt sind, dann schick mir eine Einladung, ja? Mach ich. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Tschüss. Und jetzt gibt's, oh, Kinder. Ich muss ja erstens noch jetzt mit schwachsinnigen Bemerkungen versuchen, ein bisschen Zeit zu schinden, damit die Nachrichten pünktlich kommen können. Und jetzt gibt's aber eine Musik, bei der ich jetzt ja nicht weiß, ob ich diese Musik Christiane oder Ulrike widmen soll. Ich glaube, ich sollte sie beiden widmen. Es ist eine großartige Frau, die nicht singen kann, das aber in außerordentlich beeindruckender Art und Weise. Brigitte Bardot, Kontakt. M'a percé le cœur. Vous sur la terre, vous avez des docteurs. Contact. Contact. Il me faut une transfusion de mercure. Cette blessure. Contact. Contact. Ôtez-moi ma combinaison spatiale. Retirez-moi cette poussière sidérale. Faut à tout prix. Rejoins mon amour dans la galaxie. Um 0.30 Uhr. Reaktion. Das Internationale Rote Kreuz hat vorerst seine Hilfe im nordbosnischen Tuzla eingestellt. Grund sind erneute Proteste aufgebrachter Frauen. Sie werfen dem Roten Kreuz vor, zu wenig getan zu haben, um das Schicksal von mehreren tausend Moslems aus Srebrenica zu klären. Die Stadt war im Juli vergangenen Jahres von den Serben erobert worden. Regierungsprogramm. Mit Veränderungen beim Steuerrecht und Kürzungen bei der Arbeitslosenhilfe will die Bonner Koalition die Zahl der Arbeitslosen senken. Während Gewerkschaften und Oppositionsparteien die Pläne als unzureichend kritisierten, begrüßten die Arbeitgeberverbände das Programm. Hilfe. Organisationen und Kulturschaffende haben spontan ihre Hilfe für den Wiederaufbau des weltberühmten Opernhauses La Venice in Venedig angeboten. Star-Tenor Pavarotti wird den Erlös eines Benefizkonzertes spenden. Auch die UNESCO und die italienische Regierung haben finanzielle Unterstützung zugesagt. Das 400 Jahre alte Theater war am Montag bis auf die Außenmauern abgebrannt. Muskelspiele. Griechenland und die Türkei streiten sich erneut um eine unbewohnte Insel in der Ägäis. Beide Staaten ließen Kriegsschiffe auffahren und erhoben Anspruch auf das Eiland. Unterdrückung. In Nigeria hat die regierende Militärjunta einen Oppositionsführer festgenommen und verschleppt. Der Politiker hatte Nigerias Staatschef vor dem obersten Gericht des Landes angeklagt. Sport. Eishockey. In der deutschen Eishockeyliga spielte Landshut gegen Preußen Berlin 1:4. Wetter. Temperaturen der Nacht zwischen minus 3 und minus 6 Grad, leichter Schneefall möglich. Die Fritz-Hotline ist geschaltet. 0338. Verkehr. Den haben wir auch, die Telefonnummer kennt er. A2 in Brandenburg in Richtung Hannover zwischen dem Dreieck Werder und Wollin mehrere Baustellen. Es steht zum Teil nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Und Stadtverkehr Potsdam zwischen der Großbärenstraße und der Nute-Stellenstraße ist die Fahrbahn in Richtung Heinrich-Mann-Allee wegen Straßenschäden gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Und nochmal Berlin-Treptow in der Schnellerstraße Richtung Adlershof ist in Höhe der Brückenstraße die linke Spur nicht befahrbar aufgrund eines Wasserrohrbruchs. Ansonsten alles paletti. Hey, London's calling. And it's calling you. Fritz verlost zusammen mit der Deutschen BA und den Radisson Edwardian Hotels ein Wochenende in London für zwei Personen mit Flug und Hotel. Denn London ist schön. Going to London with British Airways. And we're going to go and see the Houses of Parliament. Red buses. Tower Bridge. Black Taxi. Es lohnt sich also. Wie ihr gewinnen könnt, erfahrt ihr bei Trevor und Des. Oh, that's you. Yes, it's me. Oh, then it must be us. Am Sonntag ab 18 Uhr bei Putting on the Fritz. Wenn Wochenende in London, dann nur mit Fritz. Loosen. Das waren jetzt die drei von den Beastie Boys. Hi, wir suchen immer noch Lachfalten im steinernen Gesicht des Alltages. Tag, wer bist du da? Achso, dann sag ich erstmal weg, Ben. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 74 81 110. Ja, und hier ist ja die Hilfe. Tag, hallo. Ja, moin. Moin. Herr Kuttner, ich telefoniere mir hier schon den Fingerwund, Mann. Echt? Ja, echt. Ach Gott, darf ich gar nicht mehr sagen, nachdem Johnny mich vorhin so übel parodiert hat mit meinem Echt. Warum? Ist doch echt berlinerisch, wa? Ja, wir haben vorhin die Rollen getauscht. Welche Rollen? Und er war sofort, es ist ihm hundertprozentig gelungen, mich völlig verwechselt, völlig ununterscheidbar zu imitieren. Indem er sich einfach hingestellt hat und echt gesagt hat. Ja. Geht doch gar nicht, dich zu imitieren, Mann. Ja doch, man das muss bloß echt sagen. Das hat er doch bestimmt viel zu kurze Haare, oder? Hat doch selber viel zu kurze Haare. Hast du mal lange gehabt. Naja, Die alte Pracht ist ab. Der alte Schwung ist hin, ausgebufft und abgelascht. Steht er hier hinter dem Mikrofon, der junge Mann. Der junge Mann, der gute. Der junge Mann Darsteller. Der junge ist Mann ja selber ein alter Sack. Wie alt bist denn du? Hehehehe. Mit Selbstbeschimpfung kann man den Hörer immer zum Lachen bringen, wa? Oder? Wolltest du wissen? Ja, bin ich nicht ein Idiot? Ich lade dich ein zum Geburtstag. Ich werd am. Ich hab jetzt auf dein Hehehe gewartet. Das mach ich aber nicht. Ich werd am 23. April 29. Ach Gott, na so alt möchte ich ja nie werden. Warum nicht? Ey, da ist das Leben vorbei. Ach, da kannst du, da passiert nichts mehr. Ey, bis 28 jetzt noch voll bergauf. Das ist alles noch neu und frisch und toll. Ja, oder? Und danach? Jetzt ja noch steiler. Ach, und danach? Ja, danach wollen wir sehen, ne? Wie das so mit 29 ist. Ab in Hanfladen, Strickkufen. In Hanfladen? Ja. Aber kein Strick, Mann. Ja klar, also musst du, du machst es mit einem Nylonstrick, würdest du dich aufhängen, oder? Nee. Umweltmörder, nee, Umweltmörder, wenn, Umweltmörder. Wenn ich mir aufhänge, nehme ich auch nicht den guten aus der Garage, das weißt du ja wohl, ne? Nimmst du nicht? Nee. Ach so, nee, der ist heilig, der wird vielleicht abschleppen. Der ist Papi heilig, ja? Ja, damit geht er in die Disco, der Fati. Haha, wie heißt du denn? Haha, 29-Jähriger bald. Jörg heiß ich. Und du? Haha! Aber schon unterm... Unterm was? Unterm Pantoffel, meinst du? Nee, unterm Hut. Unterm Hut auch nicht, nee. Wie heißt du denn, die Unglückliche? Ilka. Ilka. Er sitzt hier gerade rüber. Ja, und lacht dir perlend lächeln. Jetzt aber. Und ist wahrscheinlich dein Glücksstern. Meinst du? Nicht? Das weiß ich nicht. Noch nicht. Na sag mal, bist du denn für ein Pampel, ey? Für ein Pampel? Da hast du eine nette, lachende junge Frau dir gegenüber und kannst nicht einfach mal kurz sagen, selbst wenn sie gelogen wäre, dass sie dein Glücksstern ist? Na gut, dann ist es mein Glücksstern. Gib mir mal Ilka. Ich geb dir jetzt Ilka, ne? Ja. Hehe. Hehe. Ups, der fette Telefon um. Hey Ilka, wie bist denn du an den geraten? Oh, der ist mit mir im Motorradclub zusammen. Oh. Ey, da gibt's so klasse Typen im Radio und ihr hebt euch mit Motorradfahrern ab. Hey, das ist richtig gut. Der ist gerade kräftig am Rumbasteln. Was meint ihr, wie fähig der ist? Was bastelt denn der? Wo bastelt denn der rum? Na, am Moped. Warten jetzt in der Juden, habt ihr da aber wenigstens, hat er wenigstens eine Plane ausgelegt? Na klar hat er eine Plane ausgelegt. Muss ja alles geschützt sein, ne? Stell mal vor, bei so einem Ölwechsel und es läuft über der arme Wald. Ja, der arme Teppich. Na, das ist nicht in Ordnung. Du willst mir doch jetzt nicht weismachen, dass der jetzt unter seinem Moped liegt und da rumbosselt oder unter deinem Moped? Nee, im Moment nicht. Der ist da hochgekommen und hat irgendwas von verfrorenen Fingern erzählt, wa? Und dass es nett wäre, wenn du mal ein Tässchen heißen Tee hättest. Jetzt haben wir gerade kalt. Wie gesagt, die Männer wollen immer nur das eine. Ich sag ja, Moment. Warte mal, warum der zu so nachts, schlafen? Was hast du gesagt? Nee, ist schon okay. Sag mal nochmal. Ich meinte nur, rein theoretisch, momentan liegt er nirgendwo drüber. Er sitzt gerade lächelnd vor mir. Jetzt hast du drüber gesagt, eben hast du noch drunter gesagt? Naja, drüber oder drunter ist doch völlig egal, oder? Ey, die modernen Frauen, ey, ihr habt das raus. Na sicher, kleiner ja. Stellungswechsel. Komm, erzähl weiter. Ja. Gut, na, ich hätte noch Kinder zum Schweigen gekriegt. Ah, gibt so Sachen, die machen mich dann, oder bringen mich doch, die lassen mich verstummen. erröten. Na, guck mal, vorhin hast du dich so schick zum Essen verabredet morgen früh. Wollen wir uns nicht zur Natur mit Motorrad verabreden? Ey, Motorrad ist doch kreuzgefährlich. Wenn man da hinfällt, hat man doch voll wunde Knie. Ach, na, ziehst du dir eine schicke Kombi und? An, dann siehst du richtig eben aus. Ja, ich weiß, wie ich aussehe mit Kombi. Hör auf, ey. Alles, aber keine Kombi. Zieh mir Radlerhosen an, okay. Hilf mir eine Jogginghose über. Taucheranzug, alles, aber keine Kombi. Ach, wieso denn nicht? Guck mal, bist du perfekt geschützt? Naja, aber seh aber aus wie ein Idiot. Na, ich seh dich doch nicht, ich fahr da vor dir. Na, ich will doch aber, dass du mich siehst und dass du denkst, heu, sieht der flott aus in seinen Radlerhosen. Na, Radlerhosen mag ich sowieso nicht so. Die sehen immer so ein bisschen abartig aus. Naja, Radlerhosen ist nur nicht meine Traumbekleidung. Aber das war jetzt bloß eine Ausweichvariante, um deiner Kombi zu begegnen. Naja, du könntest hier so eine schicke, zerfledderte Jeanshose anziehen mit so einer perfekten Kutte drüber. Das wäre doch nett, oder? So cool mit weißen Tennisschuhen unten? Ach, naja, weiße Tennisschuhe nicht. Aber so ein paar Bundeswehrstiefel oder so. Und dazu eine Lederjacke. Das warum wäre doch edel. Bundeswehrstiefel? Ich spiele gleich nochmal das Lied vom Reservisten. Ach, die kann ich doch nicht. Ich war doch nicht bei der Bundeswehr. Aber kannst nee, du ja auch nicht. Sing mir mal vor, komm. Nee. Wir können mal versuchen, ob wir rückwärts hören können. Wollen wir mal rückwärts Musik rückwärts hören? Jetzt wollen wir mal rückwärts hören. Ich weiß ja nicht, ob du den mal sehen. Schauen wir mal. So. Wie fällt es dir rückwärts? Naja, ist doch spitze. Wolltest du jetzt Mike Nehmer nachmachen? Auch so ein bisschen musikmäßig? Nee, ich wollte ein bisschen scratchen. Hier ist der olle Scratcher. Naja, ist ein ganz langer Scratch bei mir. Ja, ich ruf dann nochmal an im Monat und guck dir mal, wie deine Fortschritte sind, okay? Warte mal. Jetzt sind wir gleich so, dass wir doch ein Stück vorwärts hören können. Das wäre klasse, dann kann ich das Lied mal richtig hören. So, jetzt hören wir mal gleich ein Stück vorwärts. Ey, ist vorwärts viel zackiger als rückwärts, oder? Naja, das hat so was vom schicken Marsch, ne? So zu Kaiserzeiten. Alles immer ein bisschen blöde. Guck mal, als Mädel kann man nur Sunny werden. Da braucht man nicht zum Bund gehen. Was kann also, man dann? Der Wiss hat doch was. Ey, wird ja schon langsam. Das so ganz ist es irgendwie nicht, wa? Ist doch schwieriger so rum zu scratchen, als es aussieht. Na, darum sag ich, ruf da nochmal an und guck mir deine Fortschritte an. Was ist davon? Du rufst an und guckst dir meine Fortschritte an. Naja, ich hör mir die denn an, dann machst du mir die nochmal persönlich vor, oder nicht? Mein multimediales Ilkerchen. Na, so ein richtiger DJ, den kriegen wir aus dir noch hin. Ja. Ne? Oh, weia, hier wird gerade mal redet. Den sie aussenden, will deine Freundschaft nicht. Eiei. Er ist zum Mord erzogen und hat den Hass genährt. Sie haben ihn belogen. Du bist ihm gar nichts wert. Oh. Du musst den Feind besiegen, bevor er dich zerstört. Richtig, so steht hier hinter Mikrofon. Na, vorhin hat er mir noch erzählt, dass ich sein Goldstern bin, ne? Hör dir das an. Ilke. Nee, aber Ilke, da warst du doch jetzt nicht mit gemeint. Naja, komm jetzt. Mann, ach, Ilka Maus, Ilka Schätzchen, mein Ilkerleinchen. Ach, gut, ne? Altes Mopedhühnchen, meine Kleine, Mein Zweitaktschnuffelchen. Wie redet ihr euch denn eigentlich an im Motorradclub? Gibt es auch so zärtliche Anreden? Na, so mit Schatzi und Mausichen und so, das ist schon richtig okay. Ah, guck mal, echt? Ich bin da mit 16 Männern zusammen. Das und jetzt ja noch Spezifisches? Spezifisch? Ja, na irgendwie so, sagen wir mal, am Gerät orientiert. Na sicher, der eine heißt Hupe, das ist schon richtig am Gerät ach, orientiert. Hupe. Mensch, hatte ich noch keiner Zündkerzchen genannt oder so? Ach, komm mir auf zu nörgeln, ich bin mit meinem Spitznamen zufrieden. Wie nennen ihn dich da? Im Moment haben sie den noch nicht so richtig rausgekriegt, aber eigentlich Jobis. Wie, Kürbis? Jobis, mit J vorne. Jobis? Genau. Also statt Jobis würde ich ja lieber Kürbis heißen und ich würde nicht gerne Kürbis heißen. Na, Mensch, ja, mal, Ilka, meine Zündkerze. Mein ne? Ey, du musst den Verein wechseln. Ach, der Verein ist eigentlich in Ordnung. Ja, aber der ist spitznamenunfähig. Der ist nicht perfekt, meiner. Jetzt hör mal zu, hier spricht ein erfahrener Radiomoderator. Ach Kuttner, der, wenn du ein erfahrener Radiomoderator bist, dann bist du doch trotzdem noch nicht der Vereinkenner, oder? Ach, jetzt haben wir die gekriegt. Egal, wir wollen mal hier nicht zu fitzspindig sein. Das kannst du schon wieder machen. Hätte ich ja nicht gedacht. So, Ilka. Ja, dann wollen wir mal Schluss machen, die anderen wollen auch noch ran, ne? Ilka, jetzt sei doch mal ganz ehrlich, du redest da jetzt nicht im Interesse der anderen. Du redest da jetzt aus grobem Eigennutz. Naja, wenn du dich mit mir nicht zu einer Motorradtour verabredest, hat es sowieso keinen Sinn jetzt. Kannst du nicht kochen, Ilka? Klar kann ich kochen. Perfekt. Naja, siehst du, ist dann ein Angebot. Was hättest du denn gern? So einen schicken Auflauf oder lieber was Griechisches? Was ein Griechisches? Na, müssen wir mal gucken. So eine schöne Schnitzelpfanne oder so? Mit viel Reis und Tzatziki dazu? Nee, dann doch lieber Auflauf. Den kriegen wir perfekt hin. Klar, können wir machen. Gut, Ilka. Aber die wollte mit dem Motorrad ab. Gut, na. Ilka? Ja? Aber ohne, dass der Verein dabei zukickt. Ohne Verein, aber dann musst du, ja? Mal, wenn ich dich mit dem Motorrad abhole, dann musst du trotzdem die Kutte anlassen. Und stopfe. Und mir anziehen. Ilka, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, na klar. Ilka, ich bin heute völlig glubig. Danke. Okay, einen schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Ja, euch auch. Danke. Oh, recht, hier Zweideutigkeit in meiner Stimme. Das bin ich gar nicht gewohnt von mir. Kick mal einer an. Stimmt wirklich irgendwas nicht. Was wollten wir denn jetzt? Jetzt wollten wir noch Musik machen, weil einer muss ja unbedingt kommen, der hier. We only got two more songs to do. We have two more songs to do. Nicht zwei, einen singt da. Purple Haze, man. I think this is going to come out the same. Glaub, den kein Wort ist Jimmy. Der soll nicht reden, der soll Musik machen. Hey, Jimmy, fang an! Hey! Go something like this. One, three, four. Hey, Jimmy, du bist so ein bisschen neben der Rolle, hä? Woran liegt das? An mir liegt das nicht? Mann, oh Mann! Da wollen wir nochmal die... So werden im Radio CDs sauer gemacht, dass sie sich dann mal ganz ordentlich anhören. Ah, verflucht, welcher Titel war denn das? Der hier war's. Nee, der hier war's. Hä? Ja? Los, Jimmy sagt jetzt nochmal sein. We got two more songs to do. Hoch, wenn's wie gesagt nicht stimmt. We have two more songs to do. And well, I could try to do this Purple Haze, man. I think this is gonna come out the same time. Richtig, das stimmt, das Purple Haze jetzt. Hey, what's happening? Hey, they got some. Hey. Hey. Yeah, okay. Hey, hey, man. Cool, something like this. Blöde CD, Dover. Kinder, der Jimmy, ey, der konnte das auf der Gitarre, dass ich sich oft bei ihm angehört habe, wie wenn die CD springt. Oh Mann, soll nicht sein. Ist das gemein, ey? Oh Mann, jetzt bin ich ja sauer. Und ich wollte jetzt noch ein bisschen Jimmy hören. Wolltest du noch ein bisschen Jimmy hören? Hallo? Hallo? Aber Mann, das kann doch nicht sein, dass ihr anruft und dann hier nichts sagt. Tach, hallo. Hi. Hi. Na? Ich bin Christian. Wer bist denn du? Wie? Christian. Ja. Ja. Ja. Jetzt bist du sauer, wa? Nee, jetzt bin ich gar nicht sauer. Ich bin sauer wegen Jimmy. Ja, kann ich verstehen. Meinst du, die Player spielt auch immer verrückt? Deiner auch? Ja, andauernd. Ja, aber die hier dürfen doch ja nicht. Ist doch streng verboten. Das wissen die CD-Player doch eigentlich. Das ist eigentlich schlecht für Uhr. Wenn das der Chef hört, da fliegen die doch gleich raus hier. Ja. Ja. Na, mal sehen, wollen wir noch einen Versuch wagen? Ja. Du wolltest ja auch gerne Jimmy hören, oder? Ja, und dann bin ich ja raus. Und dann habe ich gar nicht von meinen schönen Erlebnissen, die den Tag auffrischen. Hey, bleibst du einfach drin und wir hören uns gemeinsam Jimmy an, kriegen gute Laune und erzählen uns dann unsert. Einverstanden? Okay. We only got two more songs to do. We have two more songs to do. And well, I could try to do this Purple Haze, man. I think this is going to come out the same time. Will be a double A. Hey, what's happening? Hey, they got some. Hey. Yeah, okay. Ach, so ein Ärger. Kinder, jetzt habe ich aus Frust gute Laune. Christian. Ja. Dann erzähl von deinem schönen Tag. Ach, schöner Tag, nee. So, eigentlich muss ich immer nur lächeln, wenn ich einen Strafzettel kriege und die Polizistin gerade noch steht und aufschreibt. Oder wieso musst du da lächeln? Weiß nicht. Da muss man doch aber ganz verbiestert sein. Ja, normalerweise. Und sich irgendwelche polizistischen Schimpfwörter, die sich in der Regel aus dem Tierreich rekrutieren, das versuchen das ist ja ähnlich, runterschlucken, wollte ich sagen. Ja, das sieht dir ähnlich, dass du sowas machst. Nee, mach runterschlucken, klar, sieht mir ähnlich. Ja, runterschlucken. Ey, ich bin sowieso jemand, der viel in sich rinfrisst und sich das nicht anmerken lässt. Ja, was willst du denn so einer Politesse dann sagen? Sagt man Politesse oder Frau vom Ordnungsamt oder was? Naja, man könnte ja irgendwie so hinschauwenzeln mit dem Autoschlüssel, so wedeln am Zeigefinger und sagen, hey, kleine Maus, nur was vor heute? Hast du das so schon mal versucht? Klappt regelmäßig, hä? Ja, aber das solltest du nicht machen, wenn die Politesse einen Schnurrbart trägt. Da gibt's Ärger. Kein Darmbad. So. Da reagieren die ärgerlich drauf. Ja. So, Christian. Ja. Ach, da freust du dich, wenn du Strafzettel kriegst. Nein, ich freue mich nicht. Ich muss da immer nur lächeln, weil ich genau weiß, wenn du jetzt da hingehst, irgendwie ärgerst du dich. Aber andererseits, du kannst ja eh nichts machen. Und diskutieren bringt sowieso nichts. Und schade, gesagt, ich wollte... Ja, ich war nur eben oben, hab nur schnell was abgeholt und so. Ich hab mir gerade überlegt... Zeigen Sie mal, was haben Sie denn geholt? Ich hab mir gerade überlegt, dir eine Freude zu machen und dir zum Beispiel meine Strafzettel mit dem Nachsendeauftrag zuzuschicken. Klasse Idee, einwandfrei. Wäre doch prima. Ja. Ja? Würdest du dich da auch freuen? Hä? Würdest du dich da auch freuen? Mein Gott, ich freue mich doch nicht über die Strafzettel. Ich dachte mir, da muss ich halt immer grinsen. Wenn ich schon von weitem komme und sehe, wie die da ausschreien, dann denke ich mal, jo, das hat jetzt noch gefehlt. So. Jo, schreiben haben sie gelernt, denkst du dann, wa? Christian, ich danke dir für deine doch sehr bizarr anmutende Freude. Ja, muss auch sein. Ja? Ja. Ich hätte das ja eher dem eisernen Antlitz des Alltages zugeordnet, aber du siehst das unter dem Lachfaltenaspekt. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Kann ich mal grüßen? Ja, aber nur so eine süße Politessenmaus. Nee, die Gruppe Stücks aus Cottbus. Ja, na, die müssen ja endlich mal gegrüßt werden. Die werden ja nie gegrüßt. Das ist die beste Band aus Cottbus. Ja, klar. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Hallo? Hallo? Ja? Hallo, Kuttner? Ja? Hallo. Sag mal, du musst dich da nicht verstellen, nur weil du mit mir telefonierst. Ich verstehe mich überhaupt nicht, ich bin total natürlich. Echt? Ja. Hallo. Hallo, ja, wir haben ein cooles Lied gegen Johnny gedichtet. Ach, und das wollt ihr jetzt losrappen? Na, nicht losrappen, aber wir spielen es auf Klavier und singen natürlich dazu. Weil durch deine Frustration ist uns der Gedanke gekommen, einfach mal ein cooles Lied zu machen. Ey, pass mal auf, könnt ihr das nicht irgendwie heimlich auf Kassette aufnehmen und mir zuschicken? Ja, wenn du es so willst. Dass ich ihn voll überraschen kann damit? Ja. Ja, und mir anschauen kann, wie er sich total entfärbt. Ja. Und ihm all seine Mallorca-Bräune nicht mehr nützt. Und er einfach bleich wird. Aber ich finde doch, live kommt so viel besser rüber. Dann könnte ihr könntet ja live aufnehmen. Naja. Ja, macht das mal. Ja, oh, da würde ich mich aber freuen. Oi, würde ich mich da freuen. Hoi, hoi, hoi, hoi. Da würden hier aber Tischböller losgehen. Ja. Ja. Mach das mal, schick mir die, ja? Ja. Super, vielen Dank. Naja. Ja. Aha. Okay? Okay. Tschüss. So, dann muss ich jetzt hier nochmal, bevor die Abschiedsmusik kommt, ein Schlaflied von The Seed spielen. Damit ihr auch schön ins Bett kommt, beziehungsweise sich eure Nackenhaare sträuben und ihr denkt, nein, wir wollen noch den Night Flight hören und lassen uns nicht einlullen. Sleep, go to sleep. Sleep, sleep, sleep, go to sleep. Sleep, sleep, sleep, go to sleep. Sleep, go to sleep. A life of ease, a life cocooned, a routine of food. Softness is a thing called comfort. Never forget you have a choice, possibilities in store. A taste, a paradise, success on a plate for you, endless promise. go to sleep, sleep, go to sleep. You are now in a deep sleep. Kinder, wenn ich was finde, dann das. Ausdauer und ziviler Ungehorsam belohnt werden müssen. Tag, wer bist? Haha, verscherzt die Belohnung. Hallo? Ja, hallo, ich bin's nochmal, Kuttner. Hier ist Ilka. Ilka? Ja. Meine kleine Zündkerze. Genau. Ich wollte fragen, wir haben vorhin so viel gelabert, aber wir haben uns ja nicht über die Party unterhalten. Soll ich dich nur abholen oder nicht? Na logisch, denkst du, ich will doch da nicht hinlaufen. Ja, von wo soll ich dich denn abholen? Oh ja, das ist eine schwierige Frage. Ja, darum. Na los, komm, erzähl. Ich hab die noch da hinten tuscheln hören. Damit deine Freunde Fahrradketten schwingenderweise mich dann zu Hause aufsuchen und sagen, nimm deine dreckigen, ungewaschenen Moderatorenfinger weg von unserer kleinen Ilka. Nee, so ist, warte mal, gib mir mal Fred kurz, ja? Gib mir mal. Gut, na, das würden wir nie tun. Du bist doch ein Janssen-List, ja, oder? Nein, wir würden natürlich. Wir würden dich sogar als Ehrengast behandeln, Junge. Ihr wollt doch... Freie Kost und Logis, Junge. Ja, ich würde abgeholt werden von euch. Genau. Dann würdet ihr mich wahrscheinlich in so eine Schultheiß-Lokalität setzen. Völliger Blödsinn. Du würdest schön einen Ehrenplatz bei uns an der Bar kriegen. Ein angewärmtes Bierchen nach dem anderen reichen. Oder... Und dann würden sich zwei bösartige Geister von euch heimlich wegmachen. Nein. Auf ihre starken, starken 100 PS starken Maschinen schwingen. Und zu mir nach Hause fahren? Ja, würden wir auch und tun. Kleine Pflastersteine in die Scheibe werfen? Auch das würden wir nicht machen. Auch ein völlig falsches Bild von Motorradfahrern. Nicht von Motorradfahrern. Von denen? Von einem Motorradverein, der eine Frau hat, die man hüten, pflegen, gießen, mit der man sprechen muss. Genau. Und die man beschützen muss vor den Widrigkeiten bösartiger Radiomoderatoren draußen. Also kann dich doch schon mal gar nicht betreffen. Du bist ja kein bösartiger, widerlicher Moderator, oder? Wenn ich mich manchmal sehe, dann denke ich, Gott, was bist du für ein widerlicher, bösartiger Radiomoderator? Und wenn ich ein Motorradverein wäre, dann würde ich, Kuttner, dann würde ich dir die Scheiben einschmeißen zu Hause. Ach. Doch. Das sagst du jetzt bloß. Nee, das ist ehrliche Selbstkritik. Was ist das? Ehrliche Selbstkritik von mir selber. Hab ich nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Doch. Kuttner, du lügst. Doch, nein. Doch. Doch, nein. Doch, nein, du lügst. Nein, nein, doch, doch. Nein. Doch. Du hast nur Angst, auf den Motorrad zu steigen. Motorradfahrer sind böse. Die sind nicht böse. Naja, nicht an sich. Ja. Aber in der Konstellation, Rene Ilka. Nicht. Auch an andere sind sie nicht böse. Auch an andere nicht? Nee, wir sind ein ganz lieber Verein. Warte mal, jetzt bin ich ja neue Spalten. Komm hin und du wirst es sehen. Hä? Ich geb dir nochmal Ilka. Die lädt dich jetzt ein und macht... Und wenn Damenwahl ist? Ja, das ist egal. Was ist denn dann egal? Ach, wenn Damenwahl ist, dann kannst du einen aussuchen. Na, ist doch ja nicht. Wenn Damenwahl ist, wird man da selber ausgesucht. Ja, gut. Mann, Kinder, macht ihr nie Damenwahl in eurem Motorradverein? Brauchen wir nicht. Was heißt denn, brauchen wir nicht? Ja, weiß ich auch nicht, brauchen wir halt nicht. Mensch, meiner. Ja, meiner auch. Ich danke dir für den Anruf. Warte. Ja. Wir müssen noch die Adresse aufschreiben, wo wir die abholen müssen. Warte, gib dir jetzt Ilka. Ilka? Und bleib dran. Pass auf, Kuttner, wir machen es ganz einfach. Ja. Wenn ich jetzt richtig sehe, willst du jetzt deine private Nummer sicherlich nicht über das Telefon weitergeben, oder? Logisch. Über das Radio. Ilka, wir können nur machen, dass wir nach der Sendung mal zusammen mit dem Proletariat ein Bier trinken gehen. Genau, darum rufe ich nämlich nochmal an. Und zwar... Aber am besten nach einer Sendung. Hör da erstmal zu, was ich dir anzubieten habe. Ah ja, biet mal was an. Pass auf, ich rufe nochmal in der Redaktion an bei dir irgendwann... Und dann kann ich ja mal fragen, wie deine Privatnummer ist. Und wenn du sagst, das ist okay, Ilka ruft nochmal an, dann können sie mir die Nummer geben und wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Sag ich ja nicht, darf ich auch ja nicht sagen. Darfst du nicht sagen? Nee. Mensch, das ist ja scheiße. Oh, da kriegt man gleich Dresche. Mann. Und Kollegenschelte. Ja, dann müssen wir dich doch irgendwie abholen. Draußen zum Beispiel steht jetzt schon der Kollege Duispol. Nein, der sagt mir nicht so viel. Und kickt total scheltend. Guck mal, ich weiß aber andererseits, warum er scheltend kickt. Wie bitte? Du willst bloß nicht zur Party kommen, weich nicht aus. Doch, schreib mir mal eine schicke Karte, wo ihr Party macht. Und dann komme ich mit dem Fahrrad. Na, der muss mir aber die Adresse geben. Um euch ökologisch zu geißeln. Das wäre klasse, da brauchst du trotzdem die Adresse für die ökologische Geißelung. Postfach 90 9000? Warte mal, PF? 90.9000 in 14439 Potsdam. 14439 Potsdam. 39. Richtig. Potsdam. Potsdam. Und wo lande ich da? Potze. Bei Fritz. Okay. Super. Gut. Tschüss. Tschüssi. Und wenn Sie unbedingt irgendwo Scheiben einschmeißen wollen, dann beim Postfach 90.9000. Das werden Sie bei dir bestimmt nicht machen. Guck mal, die vertreten meine Interessen. Und das nee, ich habe das ja nur deswegen auch so leicht gesagt, weil die Scheiben vom Postfach 90.9000 nicht meine sind. Nee, nee, das ist ja richtig, aber das ist schon soweit in Ordnung. Okay. Sonst hätten Sie mich ja nicht anrufen lassen, ne? Wie ist man nicht? Der ist ausgebufft, der Motorradfahrer. Okay, ich schreibe dir mal eine Deilenhaft. Tschüss. Tschüssi. So, jetzt kann ich mich hier nur noch von allen verabschieden. Das will ich aber gerne mit Handschlag tun. Tag. Guten Abend. Ja? Grüß dich. Hey Baby, wir sagen jetzt Tschüss, Bede, ne? Die Sendung ist zu Ende. Ach, zu Ende? Ja. Dann ein nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Rufst du aus dem Auto an oder so? Ja, vom Motorrad? Nee, aus dem Auto. Ich weiß, das ist nicht in Ordnung, aber... Ey, das ist aber echt nicht in Ordnung. Ja. Ach, Mensch, hier rufen immer Verrückte an. Ganz kurz was loswerden? Na? Darf ich noch ganz kurz was loswerden? Ja, eine Verkehrsmeldung. Tommy, ich bin jetzt auf dem Weg zum Kaffee und wenn du die Sendung noch hören solltest, kannst du dann noch runterkommen. Okay, tschüss. Alles klar, tschüss. Tschüss. So, dann ist jetzt aber Vollschluss. Tschüss, hallo? Ja, hallo. Tschüss. Hallo? Hallo? Na, ohne Erwiderung, tschüss. Hallo? Hallo? Tschüss. Hallo? Ja, tschüss, Kuttner. Tschüss. Hallo? Ja, tschüss, Kuttner. Tschüss. Hallo? Tschüss. Na eben nicht. Tschüss. Ey, sei nicht so frustriert. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Hey. Ja, ihr könnt doch jedes Mal Tag sagen, dass ihr sinnvoll Tschüss sagen kann. Tschüss. Tschüss. Hallo? Tschüss. Tschüss. Hallo? Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Nicht tschüss sagen. Aha, tschüss. Ja, tschüss, ich wünsche dir was. Tschüss. Tschüss. Na, das ist doch ein würdiges Ende. Das lassen wir jetzt leicht stehen hier. Tschüss, Kinder, bis nächste Woche.